Mit dem Buch Das Geld bin ich in gewisser Verlegenheit. Im Buch, das dürfte ja die Einladung schon gezeigt haben, machen wir das Geld eigentlich zur Schnecke und sagen, das ist eine sehr schlechte Einrichtung, die die Welt sich da ausgedacht hat. Und jetzt schreiben wir ein Buch drüber. Und was müssen wir machen, damit wir das Buch schreiben können und verbreiten können, Geld dafür verlangen. Das heißt, es soll wirklich auch die Lust erweckt werden, das Geldbuch zu lesen. Wenn aber jemand die 15 Euro nicht so einfach übrig hat, wenn es da Schwierigkeiten gibt, wendet euch vertrauensvoll an den Büchertisch oder an mich, dann können wir sicher eine Methode finden, die Übereignung des Geldbuchs auch zumindest mildernd oder vielleicht sogar ganz geldfrei zu organisieren. Das Geld. Das Buch hat vier Themen. Die vier Themen stehen auf diesem Zettel, der euch allen vorliegt. Und ich will mich auch in etwa an die Reihenfolge halten. Und ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt, dass er auch vielleicht die Fragen so zu diesen einzelnen Punkten stellt. Also wenn er dann denkt, Zins interessiert euch brennend, dann wartet, bis der Zins dran ist, ist Punkt 3. Oder wenn er denkt, Produktion, dann wartet bis zum Punkt 2. Und dann wäre also der Zettel immer so die Richtschnur, wo wir gerade so sind. Hier in Thüringen lebt ihr in einem Bundesland, was vor nicht allzu langer Zeit, also vor ungefähr 18 Jahren, vor 20 Jahren noch voll Sozialismus hatte. Auch damals gab es Geld. Das Volk damals war aber sehr unzufrieden mit dem Geld. Es hat sich gutes Geld gewünscht. Und dieses Geld gab es jenseits der Grenze in Westdeutschland. Es sind dann damals Umzüge passiert, auch mit anderen Forderungen, aber eine der zentralen Forderungen war immer so holprige Sprüche wie: Die D-Mark wollen wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Also es war gemeint, das westdeutsche Geld und das sozialistische Geld, darüber war man irgendwie unglücklich. Warum? Man hat im Westfernsehen gesehen, man hat sie von Verwandten besuchen, die meistens dann angeberisch mit ihren Sachen da angekommen sind, vorführen lassen. Man hat an den Päckchen, die man zu Weihnachten und zu sonstigen Gelegenheiten des Festjahres bekommen hat, sehnsüchtig hinübergeblickt. Was gibt es dort alles? Was es in der DDR so nicht gab? Geld hatte man, Arbeit hatte man, unkündbare Arbeit sogar, ein Recht auf Arbeit, damit auch ein Recht auf Geld. Und doch war man zu großen Teilen todunglücklich über dieses Geld, weil man gedacht hat, es liegt am Westgeld, dass es dort diese schönen Waren gibt und hier bloß die relativ einfache, nicht so bunt gestaltete Warenwelt. Damit hat man allerdings eins übersehen, was man damals nicht wissen wollte vielleicht sogar. In Fabriken sind schwarz-rot-goldene Fahnen ohne Hammer-und-Zirkel-Emblem ausgehängt worden. Man hat gesagt, wir sind deutsche Arbeiter, deutsche Angestellte. Wir wollen deutsche Mark und nicht diese Mark der Deutschen Notenbank der DDR. Das Geld als das Symbol des Zugriffs auf eine wunderbare Warenwelt. Ihr wisst, wie es gelaufen ist. Es gab die Vereinigung. Der Antrag auf Beitritt ist vom Westen mit Freuden genehmigt worden. Das Volk war am Anfang auch sehr zufrieden. Aber es trat was ein, was so nicht erwartet war. Kaum kam das vielgelobte, vielersehnte Westgeld, war es vorbei mit dem, was man für selbstverständlich gehalten hat, nämlich mit lebenslänglicher Arbeitsgarantie, mit Fabriken, die unablässig gearbeitet haben und übrigens große Teile des Westreichtums erzeugt haben in Exportarbeit, für eine exportbestimmte Arbeit, die man dann in westdeutschen Kaufhäusern bestaunen konnte. Kaum war das Geld da, hat sich herausgestellt, das Geld ist irgendwie gar nicht so ohne weiteres Zugriffsmittel auf den Reichtum. Der Reichtum war dann schon in den Kaufhäusern, die frisch aufgebaut worden sind, zu sehen, zu bestaunen, auch zu kaufen, wenn man Geld hatte. Was übersehen worden ist, dass dieses Westgeld, die D-Mark, überhaupt nicht bloß die deutsche Mark, überhaupt alle Gelder in den sogenannten freien Marktwirtschaften oder Kapitalismus, all diese Gelder sind eben nicht einfach offenbar Zugriffsmittel, sondern an denen entscheidet sich viel mehr. Zum Beispiel, ob man überhaupt eine Chance hat, es zu kriegen. Also ich will in folgende Reihenfolge darstellen. Erstens, was ist es, wenn Geld die Bedingung ist, um an die Mittel des Genusses der Bedürfnisbefriedigung heranzukommen? Das ist der Punkt 1. Geld und Markt, alles hat seinen Preis. Ich will dann zweitens reden über das Geld und seine produktive Vermehrung, also in der Produktion, ohne Gewinne geht nichts. Drittens wäre dann, ich weiß nicht genau, wie weit wir kommen, aber vielleicht, wenn wir es dann noch ansprechen, drittens wäre dann, alles hängt vom Vertrauen der Finanzmärkte ab, Geld und Kreditwesen. Und der vierte Teil, da würde ich sagen, wir werden heute in den maximal 2 Stunden, wo man so einen Vortrag vernünftigerweise dauern lassen kann, werden wahrscheinlich heute nicht mehr dazu kommen, das auch noch extensiv zu besprechen. Geld und Staatsmacht. Nichts geht über ein gutes Geld. Macht aber nichts, es gibt ja das Geld. Buch. Und alles, was ich heute nicht vortrage, lässt sich darin mühelos nachlesen. Und, sofern Fragen bestehen, entweder hier in Erfurt in dem vorhin erwähnten Termin besprechen oder per E-Mail an den Verlag oder an mich Fragen stellen, die dann auch nach Eingang beantwortet werden. Bei der Diskussion stelle ich mir so vor, wartet nicht bis ganz zum Schluss, bis ihr die Fragen wieder vergessen habt oder wo ihr euch gerade nicht mehr so recht wusstet, was ihr eigentlich wissen wolltet. Wo die Fragen kommen, wo sie zum Text passen, wo sie zum Gegenstand passen, zum Teil gleich fragen, aber immer daran denken, am Mikrofon angeln und über das Mikrofon kommunizieren. Denn heute diktiert die Akustik die Veranstaltung insoweit. Sie ist allerdings eine milde Herrschaft gemessen am Diktat des Geldes. Ich will mal zum Einstieg den ersten Punkt vorlesen. Geld und Markt, alles hat seinen Preis. Das ist auf dem Zettel der erste Absatz. Geld, das allgültige Mittel für den Erwerb von Gütern auf dem Markt, ist kein Dienst an der Konsumtion. Vielmehr sind mit Kauf und Verkauf auf dem Markt alle Konsumtionsbedürfnisse dem Geld unterworfen. Im Geld als dem allgültigen gesellschaftlichen Repräsentanten des Reichtums ist der Gegensatz dieses Reichtums zu den materiellen Bedürfnissen, zur Versorgung und zu Genuss vergegenständlicht. Bereicherung auf der einen Seite beruht auf Ausschluss von Reichtum auf der anderen. Die Behauptung ist also nichts weniger als, das Geld schließt Gegensätze ein. Und deswegen haben wir uns auch dazu entschieden, den Titel Das Geld aufs Buch draufzuschreiben. Denn am Geld zeigt sich schlagend, mit welchen Gegensätzen diese Produktionsweise, die wir hier in unserer Diktion Kapitalismus nennen, in der Öffentlichkeit auch manchmal Marktwirtschaft genannt wird. Da wollen wir ein paar ganz und gar nicht Selbstverständlichkeiten zeigen. Was für eine Absurdität es ist, wenn man von vernünftiger Versorgung ausdenkt, dass alles übers Geld geregelt wird. Was für eine Härte und Unerträglichkeit die Arbeit auszeichnet, wenn sie fürs Geld, für die Vermehrung von Geld verrichtet wird. Die Bewusstlosigkeit, die Ahnungslosigkeit die Teilnehmer der Gesellschaft schlägt, wenn sie wissen wollen, wie funktioniert das eigentlich? Wie gibt es das, dass zum Beispiel in Amerika 4% von Hypothekenbesitzern, Hausbesitzern, ihre Hypotheken nicht mehr oder nur noch schleppend bedienen können und plötzlich schreiben Großbanken 7, 10, 15, 20 Milliarden Dollar ab. Ein Vielfaches von dem, was diese Menschen aufgenommen haben, ein Vielfaches von dem, was sie schuldig bleiben, falls sie nicht mehr zahlungsfähig sind. Und doch ist so eine kleine Zahlungsunfähigkeit von verschuldeten Häuslebesitzern offensichtlich der Auslöser einer gigantischen Bankenkrise. Ich will zeigen, dass all das notwendige Folge davon ist, wenn der gesellschaftliche Reichtum übers Geld vermittelt wird, wenn der gesellschaftliche Reichtum fürs Geld produziert wird, wenn der gesellschaftliche Reichtum, schlimmer noch, eigentlich nicht darin sich misst, bin ich satt, bin ich froh, wenn ich gegessen oder sonst was getrieben habe, bin ich zufrieden, sondern wo sich der gesellschaftliche Reichtum darin misst, wie viel Geld hat einer. Die Bild-Zeitung bringt es am heutigen Tag, eigentlich schon die ganzen letzten 14 Tage, schlagend in Schlagzeilen. 43 Millionen Jackpot steht heute auf der Schlagzeile. 43 Millionen wären zu haben, wenn man 7 richtige Zahlen hat. 6 richtige plus Superzahl. Lumpige 7 Zahlen trennen einen offenbar von einem Leben, wo man dauernd wursteln muss, darben muss, rechnen muss, fragen muss, ob man es noch schafft, die nächste Woche, den nächsten Monat, die nächsten Jahre zu überschauen, zu leben. 43 Millionen, die mit einem Schlag alles beseitigen würde, was so an alltäglicher Not, an alltäglichen Lebenskampf einen so belästigt. Alles hat seinen Preis. Die Ökonomen, die Wissenschaftler behaupten, Geld, das wäre eine unglaublich praktische Erfindung, die die Menschheit sich da geleistet hat. Wie war das damals noch, vor vielen tausend oder hundert Jahren? Der Schmied beschlägt die Hufe der Pferde. Er braucht zu essen. Das Essen hat der Metzger, das Essen hat irgendein Krämer. Aber den Metzger und den Krämer beschlägt er die Hufe nicht. Nicht nötig. Er braucht jemanden für einen Ringtausch. Ich beschlage dem Bauern die Hufe, der Bauer liefert dem sowieso was und der liefert mir dann genau den Anteil, was wir ausgemacht haben, was die Hufe wert sind, an mich. Das ist noch einfach, dieses Tagesgeschäft. Schuhe, Kleidung, Heizmittel, alles Mögliche. Eine Vielfalt von Hunderten von Waren, also auch von Hunderten verwickelten Beziehungen. Gott sei Dank haben schlaue Menschen irgendwann im Laufe der Geschichte entdeckt, Geld löst alles. Geld befreit von dem Mühsal eines unübersichtlichen Tausches. Geld befreit von der Frage, was habe ich davon, wenn ich irgendeine Dienstleistung oder ein Produkt verkaufe oder hergebe. Bloß, was ist, wenn Waren nicht dann oder Gegenstände nicht dann gepackt und konsumiert werden können, wenn man sie braucht, sondern vor dem Konsum, vor dem Zulangen Geld steht? Jeder kennt sich aus in einem Teil der Warenwelt, zumindest in dem des alltäglichen Warenverkehrs. Man betritt einen Supermarkt. Viele Menschen sagen, Überwachungsstaat, wenn auf den öffentlichen Plätzen Kameras rumstehen. machen Demos oder machen Protest oder finden sich jedenfalls, soweit sie die alte DDR gekannt haben und geglaubt haben, das war ein typischer Überwachungsstaat, wieder ganz zu Hause. Wenn die Freie Republik das Gleiche macht. In Supermärkten läuft das schon lang. Man kommt rein, Monitoren kreisen, drunter Linsen, Kameras. Man guckt hoch, wer ist da drin? Wer ist der Darsteller? Und sieht sich selbst. Wie man eine Art Schranke, die sich meistens mit Lichtschrankenkraft öffnet und hinein wieder schließt. Mann für Mann, Frau für Frau, Kind für Kind wird aufgezeichnet, die diese Schranke durchschreiten. Und darunter steht sogar noch, für alle diejenigen, die sich da vielleicht täuschen könnten über dieses wunderbare Programm, wir überwachen unsere Kunden. Nee, das ist ja der König, König, Kunde, unsere Waren. Wir überwachen unsere Waren. Als ob es die Waren wären, die sich im Korb verfügen und ein unbeobachtendes Eck und am Mantel verschwinden und an der Kasse vorbeilaufen. Überwacht wird natürlich der Kunde. Und was soll dieses kleine Beispiel, was jeder kennt, zeigen? Das, was die Ökonomen behaupten, ist das Mittel, es sei das Mittel des Zugriffs auf den Warenkorb, den man braucht, um zum Leben. Das Geld nämlich scheint offenbar genauso gut das Gegenteil zu sein. Wenn man es hat, siehe Jackpot, kein Problem. Wenn man es nicht hat, alle Probleme. Wir sehen also, in der Gesellschaft, in der wir leben, ist der Zweck, wenn die Waren da so liegen in Regalen, der Zweck, dass sie in andere Leute Hände kommen, ganz offensichtlich nicht der Konsum. Deswegen geht meine erste These auch los. Geld ist kein Dienst an der Konsumption. Ist kein Mittel der Konsumption. Geld sortiert die Konsumption. Geld ermöglicht die Konsumption so weit, als das Geld dafür reicht. Ob der Hunger groß oder klein ist, wenn der Geldbeutel klein ist, völlig gleichgültig, dann bleibt der Hunger eben groß oder klein. Ist also eine Gesellschaft, in der der Händewechsel der Waren, der Drang, ich will sie loswerden als Rewe oder als sonstiger Kaufhof, ich will sie loswerden als Warenhaus. Ich will nicht, das wäre das Schlimmste, was passieren kann, dass sie nicht weggehen, dass sie im Regal bleiben, Ladenhüter, sagt man dazu. Ich will sie loswerden, aber eines ist die Bedingung, nämlich, dass die Kasse sich füllt. Dann ist der Zweck der Waren nicht Konsumtion, nicht Bedürfnisbefriedigung. Dann ist der Zweck der Waren Geld zu werden. Geld zu werden auf Seiten dessen, der sie zunächst besitzt und sie nicht besitzen will, sondern sie loswerden will, damit sein Geld sich vermehrt. An diesem schlichten Akt, der sich täglich millionenmal vollzieht in unserem Land und weltweit, zeigt sich, Geld ist, ebenso sehr wie es Zugangsmittel ist, Ausschluss. Fernhalten aller armen Teufel von den Waren. Andererseits ist das Geld, was die Leute besitzen, für diejenigen, die die Waren besitzen, das Objekt ihrer Begierde. Möglichst viel davon. Ein Warensortiment hinstellen, was möglichst viel Geld in meinen Konsumtempel zieht. Also möglichst viele Leute mit Geld zieht. Vor jedes Bedürfnis ist das Geld gestellt. Und was zeigt die Sache? Geld ist Zugangsmittel auf Grundlage des Ausschlusses. Alles, was man braucht, sei es ganz notwendig, unmittelbar zum Leben, sei es aus Lust und Laune, sei es für höhere Bedürfnisse, gleichgültig, will ich gar nicht überrechnen, ob die ihr Recht haben oder nicht. Für alles, was man will, immer steht das Geld dazwischen. Weil alles, was man dafür braucht, Privateigentum ist. Privateigentum in den Händen eines, einer Gesellschaft, eines Individuums, wenn es ein Einzelmensch ist, der nur einen Zweck hat, reicher zu werden. Reicher zu werden mit der Notdurft, mit dem Bedürfnis, mit dem ungestillten Bedürfnis derer, die dabei übrigens immer ärmer werden. Die Kunden, die reinkommen in den Laden, haben anfangs Geld. Wenn sie rausgehen, haben sie weniger Geld. Und am nächsten Tag läuft die Sache wieder so. Mit jedem Kaufakt werden sie immer ärmer. Je mehr sich dem Monatsende zuneigt, desto weniger wissen sie, ob sie es noch hinkriegen. Viele jedenfalls, viele Haushalte. So wie die eine Seite, die Waren verkaufen, den Zweck, ihr Geld zu vermehren und dabei auch bekanntlich, kommen wir noch im zweiten Punkt dazu, am Schluss mehr Geld haben, als sie jeweils am Anfang hatten. Jedenfalls bei denen vermehrt sich das Geld, so ist es auf der anderen Seite, mit jedem Akt, mit jedem Kauf nimmt die Armut, nimmt die Geldlosigkeit, meine ich damit, zu. Damit aber auch die Frage, woher Geld nehmen, wenn nicht stehlen. Damit ist ein wichtiges Urteil über den Reichtum unserer Gesellschaft deutlich. So ziemlich alles ist machbar. Es gibt so ziemlich jedes Bedürfnis, Gegenstände zu haben. Schranken der Natur gelten nicht mehr. Wir können uns in Deutschland Waren kaufen, die 20.000, 30.000 Kilometer weit entfernt produziert worden sind und umgekehrt. Schranken der Natur. Bei uns ist, sagen wir mal, schlechte Ernte. Kein Problem. Der Weltmarkt garantiert, dass die Waren, vielleicht zu teurem Preis, auch daran merkt man wieder, Geld ist eben nicht bloß einfach Mittel, sondern Ausschluss. Es kommt jedenfalls rum um Globus dorthin, wo Geld vorhanden ist. Kein gesellschaftliches Bedürfnis kommt zu seinem Recht ohne Geld und umgekehrt. Was eine Sache kostet, der Unterschied der Geldmenge, über die man verfügt, entscheidet darüber, was man sich leisten kann. Wie gibt's das? Was ist der Grund dafür? Was ist Geld also? Wollen wir es nochmal kurz an dem Verhältnis machen? Wir als Käufer, der Kaufhof oder die Karstadt oder wer immer da auf der anderen Seite ist, als Verkäufer. Die haben zuerst ihr Magazin und ihre Läden und ihre Regale voll von Gegenständen, die sie loswerden wollen, Waren, die sie verkaufen wollen. Die stehen in ihren Büchern als bestimmte Zahl, Millionen oder Hunderttausende, je nachdem, wie groß das der Laden gerade ist. Wenn der Tag vorbei ist, ist ein Teil ihrer Waren verschwunden und genau die Wertmenge, die diese Waren ausmacht, in die Kasse gekommen. Und wenn ein Umschlag vorbei ist, also wenn sich der ganze Warenstock, der im Kaufhof oder Kaufhaus existiert hat, einmal umgeschlagen hat, sind sie alles losgeworden und haben entsprechend dem Wert, der vorher als Ware vorhanden war, die gleiche Summe als Geld. Umgekehrt, die Kundschaft hat dieses Geld reingebracht, konsumiert die Waren und damit ist der Wert verschwunden. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, den wir im zweiten Kapitel dann noch weiter verfolgen müssen. Da stehen sich welche gegenüber, die durch den Kauf reich bleiben, nämlich von Warenform in Geldform, und andere, die die Geldform, das Geld hergeben, Warenform dafür bekommen, aber die Ware verschwindet im Magen oder sonst wo oder durch den Gebrauch als Kühlschrankverschleiß im Laufe der Zeit. Und mit dem Verschleiß, mit dem Verschwinden des Gebrauchswert auch der Wert. Bereicherung auf der einen Seite, Verarmung auf der anderen Seite. Was ist also Geld? Geld hat ganz offensichtlich die Eigenschaft, man kann mit ihm jede beliebige Ware kaufen. Man kann mit ihm jeden beliebigen Dienst kaufen. Man kann mit ihm dieses darauf hocken, dass der Privateigentümer auf der anderen Seite, der darauf hockt, der aufpasst mit Überwachungsmethoden. dass sein Eigentum nicht unrechtmäßig verschwindet. Man kann ihn mittels des Geldes dazu bringen, das Magazin zu öffnen. Mittels Geld übe ich ein Stück Macht aus. Der andere will reicher werden und mit den Tausendern oder mit den Hundertern, die ich da habe, in Bar oder auf dem Konto, kann ich ihn anreizen, mir das rauszurücken. Und tatsächlich, es klappt. Geld ist jetzt noch ganz elementar. Wir werden gleich sehen, was da viel an gewichtigen Verhältnissen dahinter steckt. Geld ist eine Art Macht, die man ausübt über Gegenstände, die man braucht zum Genießen oder zum Leben. Warum? Weil alle Gegenstände, die die Gesellschaft braucht, so gut wie alles, vielleicht mit Ausnahme der Luft, die gibt es einfach so kostenlos. Wenn man sie nicht bezahlt hat mit den Verschmutzungsrechten, dann kostet sie auch nämlich mittlerweile auch was. Alles, was man braucht, ist in privater Verfügungsgewalt von Privateigentümern. Und diese Hürde lässt sich nur überschreiten mit Geld. Weil das so ist, ist Geld Gegenstand der Begierde. Und zwar ziemlich allgemein. Wo immer Geld zu haben ist, laufen Leute schon zusammen oder melden sich an, um was abzustauben. Wir kennen kleine, große, mittlere Lotterien. Die lausigen Lotterien nach Mitternacht im Fernsehen, die Millionen-Lotterien wie im Spielcasino oder Lotto Toto, also die öffentliche Lotterie. Millionen von Menschen lecken sich die Hände danach, dieses Machtmittel in die Hand zu kriegen. Rauszukommen aus der miesen Situation, wie damals die DDR-Bevölkerung, vor der Fensterscheibe zu stehen, zu sehen, was alles gehen kann und über das falsche Geld zu verfügen, also damit über kein Geld zu verfügen, also nicht ranzukommen. Hauptsache Geld. Zweck dieser Gesellschaft ist also nicht Versorgung. Zweck dieser Gesellschaft ist nicht Bedürfnisbefriedigung. Obwohl sie auch jedes Bedürfnis befriedigt, was man bezahlen kann. Zweck dieser Gesellschaft ist Verfügung über Geld. Mit Geld kommt man zu dem, was man haben will, soweit man über Geld verfügt. Wegen Geld muss man sich auch alles Mögliche versorgen. Also definiert sich mit dem Geld auch der spezifische Reichtumscharakter, der in unserer Gesellschaft kennzeichnet ist. Man ist erstmal getrennt von dem, was man braucht. Man hat nichts. Man hat kein Warenlager mit all dem, was man braucht. Man hat auch keine Produktionsmittel, jedenfalls die meisten, um sich das herzustellen. Alles ist Privateigentum in der Hand anderer. Alles ist dem Standpunkt unterworfen, es muss verkauft werden und wird nur verkauft, wenn genügend Geld herausgerückt wird. Alles ist Mittel für Gelderwerb. Weil aber auf der anderen Seite diejenigen, die das Geld haben als Konsumenten, diese Summe immer nur beschränkt ist. Einerseits, andererseits. Diejenigen, die was verkaufen wollen, wollen möglichst viel Geld haben, werfen also möglichst viel Ware auf den Markt, um reich zu bleiben, reicher zu werden. Deswegen stellt sich dann auch erst auf dem Markt heraus, was von den Waren, die auf den Markt kommen, überhaupt brauchbar ist, gebraucht wird. Nicht brauchbar im Sinne von, kann man essen, kann man verzehren, kann man sonst wie sich gut damit die Zeit verbringen, sondern brauchbar, verzehrbar, konsumierbar im Sinne Geld. Zahlungsfähiges Bedürfnis zählt, nicht Bedürfnis. Diese Gesellschaft, in der eine Minderheit verfügt über die notwendigen Lebensmittel der Mehrheit. Diese Gesellschaft zeichnet sich dadurch aus, dass diejenigen, die Privateigentümer sind, Waren auf den Markt bringen und dort in einem Kampf gegeneinander, der über das Geld entschieden wird, herausfinden, wer von ihnen dabei mehr oder weniger gewinnt, manchmal sogar verliert. Manchmal sogar den Status verliert, reich zu sein, wenn ich bankrott geht. Eine Gesellschaft, in der nicht ermittelt wird, welche Bedürfnisse gibt es, was braucht man dafür für Gegenstände, was muss man dafür tun, damit sie herkommen, sondern eine Gesellschaft, in der alles darauf ankommt, möglichst viel an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Wir kennen es. Es gibt Werbung noch und noch, bis zum Abwinken. Wenn man belästigt, was man eigentlich alles braucht. Was hast du hier belästigt? Wenn man belästigt eigentlich damit, dass man sich, was man sich alles nicht leisten kann. Dort klingelt, dort wird es gedrötet, dort im Fernsehen wird es gezeigt, was es alles geben könnte, wenn, ja, wenn man nur das Geld hätte. Manche sagen dazu Konsumterror. Terroristisch ist da nicht der Konsumterror. Terroristisch ist der Mangel im eigenen Geldbeutel, der auf der anderen Seite von denen, die sich an den Geldbeutel bedienen wollen, da denken die dran, dass die Leute arm sind. Sie wollen sie dazu verführen, die Schranken ihrer Armut zu überwinden, mehr auszugeben, als sie eigentlich haben am besten. Kommen wir dann noch in Punkt 3. Sich verschulden. Sie wollen den Reiz setzen. Und der Reiz wirkt nur deswegen, weil die Leute merken, an all den bunten Bildern und Spots und so weiter, jawohl, das Auto fährt besser als meins. Vielleicht, wer auch für Sicherheit ist, das fährt sicherer als meins. Das hat schon die neuesten Sicherheits-, Stabilitäts- und sonstigen Programme, mein kleiner Gurken noch nicht. Oder wenn jemand meint, er will ganz schnell fahren, das Auto, das wird ja auch beworben, mit dem Auto kommt man sicher durch die Kurven. Will ich jetzt nicht überrechnen. Ich will keine Zensuren austeilen über die Frage, ob das ein gutes oder schlechtes Bedürfnis ist. Ich will das auf einen anderen Sachverhalt hinweisen, dass Leute, die permanent notorisch zu wenig Geld haben, permanent mit dem Ansinnen konfrontiert werden, du brauchst noch das, du brauchst noch das, und es stimmt meistens sogar, dass sie das und das brauchen könnten. Zumindest wenn man auch noch ein bisschen die Freiheit einbezieht, nicht bloß die unmittelbaren Grundbedürfnisse befriedigt zu haben, auch ein bisschen Luxus, ein bisschen ein zweites schönes Kleid oder ein Kettchen oder was auch immer man halt so gerne haben möchte. An jedem Punkt wird man darauf gestoßen, auf die Armut, auf die Geldlosigkeit heißt hier Armut. Nicht überhaupt Armut. Ich meine, das ist nicht Hartz IV, das ist dann noch eine Armutsstufe schlimmer. Auf die ganz normale alltägliche Armut von Leuten, die irgendeinen Beruf haben, irgendwie halbwegs regelmäßig Geld haben. Sie werden dauernd davor gestoßen. Sie sind welche, an denen interessiert nur eins. Nicht wie sie heißen, nicht was sie wollen, nicht was sie für Bedürfnisse haben, sondern ob sie Geld haben. Zahlungsfähiges Bedürfnis heißt der Terminus, heißt das Wort. Und die andere Seite balgt sich um dieses zahlungsfähige Bedürfnis, sodass am Schluss des Handelstages oder der Handelswoche sich herausstellt, was an Waren auf den Markt geworfen wurde und nicht mehr gekauft werden konnte, weil kein Geld vorhanden war oder die Leute das Geld so eingeteilt haben, dass sie es jetzt noch nicht ausgeben konnten. Geld kann man alles am ersten des Monats ausgeben. Es stellt sich heraus, was überflüssig ist, was Verschwendung ist, aber nicht überflüssig, weil die Bedürfnisse nicht existieren werden, sondern weil das Geld fehlt. Einer der Gründer der ökonomischen Wissenschaften, ein gewisser Adam Smith, hat mal das Geld bewundert und gesagt, wie gibt's denn das? Wir haben Tausende, Zehntausende von unterschiedlichen Gewerben, Berufen, Handwerken und so weiter. Keiner plant, wer was braucht, wer wie viel herstellt. Der Markt, das Geld auf dem Markt, ist wie eine unsichtbare lenkende Hand von wegen. Dieser Markt ist auf der einen Seite ebenso sehr Ausschluss wie auf der anderen Seite schreiender, stoßender Ausschluss. Drittens Verschwendung, Wegschmiss. Wegschmeißen von Sachen, die nicht verkäuflich sind, bloß weil nicht verkäuflich. Das soll am Geld liegen. Das soll das Geld gewissermaßen als Automat hervorrufen. Einerseits, ja, man hat sich dran gewöhnt. Der normale Mensch hat sich dran gewöhnt, den Supermarkt nicht ohne erhebliche Summen Geldes an der Kasse abzudrücken, zu verlassen. Er haut nicht einfach ab. Übrigens, wenn alle aus dem Supermarkt alle miteinander rauslaufen würden, die wäre machtlos, die andere Seite. Wie funktioniert das? Alle können einfach rauslaufen, das Zeug mitnehmen, was sie brauchen. Und manchmal passiert es übrigens. Da gab es immer wieder mal so Blackouts, Stromausfälle. Plötzlich war eine ganze Stadt ab 18 Uhr im Winter bis zum nächsten Tag schwarz. Was war am nächsten Tag los? So ziemlich sämtliche Supermärkte waren leer von Waren und die Kassen waren zugleich leer von Geld. Es klappt manchmal, das einfach sich bedienen. Warum klappt das normalerweise nicht? Warum halten sich alle dran, selbst dann, wenn sie darben, wenn sie das Problem haben, ob sie damit zurande kommen? Dieser ganze wunderbare Automatismus des Geldes, der ganze wunderbare Automatismus der unsichtbaren Hand, beruht auf gewaltsam hergestellten und gewaltsam aufrechterhaltenen Verhältnissen. Alles hat seinen Preis, dass das funktioniert, unterstellt eine Gewalt, die über allen steht und vor der sich alle fürchten. Ohne diese Angst vor der Gewalt wäre dieses alberne Programm, was man beim Betreten des Supermarkts vorgespielt bekommt, mit sich selber als Hauptperson, völlig uninteressant. Die Überwachung funktioniert, weil sie die Erinnerung ist an die Gewalt, die droht und die zuschlägt, wenn man sich an den Respekt vor dem Privateigentum nicht hält, wenn man den Respekt vor den Zahlungspflichten nicht einhält, sondern einfach verschwindet. Soweit mal der Einstieg in den ersten Punkt. Dazu Fragen, dazu Einwände oder andere Sicht der Dinge. Wie gesagt, wenn jemand Wort ergreifen will, Mikrofon. Ich möchte noch einen kleinen Zusatz machen für den Bedarf, der vielleicht auch besteht bei der Erklärung von sowas wie Geld. Es gibt eine ganze Wissenschaft, die Ökonomen, die man auch dann kennenlernt, wenn man nicht Ökonomie studiert, nämlich meistens übers Fernsehen oder die Zeitung oder Rundfunk, wo sie dann kluge Worte über den Gang der Konjunktur, über die zahlungsfähige Nachfrage, über Geldmengen, über Inflation und so weiter von sich geben. Und diese Menschen, diese schlauen Professoren, haben eine Konstruktion sich ausgedacht, an der man so schön zeigen kann, wie in der Welt der Wissenschaft von der Ökonomie, in der Wirtschaftswissenschaft, sich Zwänge umdrehen in lauter positive Verhältnisse. Ich habe vorhin erinnert daran, es war sicher nichts Neues, jeder kennt die Sache, man hat sein Monatsbudget, sein Wochenbudget, sein Tagesbudget, was man ausgeben kann, bezieht also die Konsumwelt, nein, nicht die Konsumwelt, die Warenwelt, in der die Konsumgegenstände eingeschlossen sind. Die Konsumwelt ist ja eigentlich daheim, weil draußen ist, wenn das Geld weg ist und die Ware bei einem. Diese Welt und stellt fest, das muss man liegen lassen. Wir stellen noch was anderes fest. Es gibt von jeder Ware mehrfache Ausgaben, mehrfache Exemplare, die sich unterscheiden im Preis. Nehmen wir zum Beispiel Autos. Da gibt es Autos, die kosten ein Vermögen. Es gibt Autos, da muss man als Normalmensch ein ganzes Jahresgehalt hinlegen. Und es gibt Autos, sogar unter 10.000 Euro, die auch fahren. Wann gibt es sowas? Autos für Hunderttausende von Euros bis zu einem, Preis, den sich auch Otto Normalverbraucher leisten kann. Und alles noch dazwischen. Auch daran merkt man, entscheidend bei der Produktion, bei der Präsentation der Waren, ist nicht das Bedürfnis. Wir wissen, dass zum Beispiel die großen Autos von Mercedes-Benz oder anderen BMW, anderen großen Marken, für die man viel Geld hinlegen muss, dass die Eigenschaften haben, Fahreigenschaften, aber auch Sicherheitseigenschaften, die dazu führen, dass im Fall eines Unfalls ein Mensch, der im BMW sitzt, eine wesentlich höhere Überlebenschance hat als jemand, der in einem Lupo oder so einem kleinen Auto sitzt. Nicht das Bedürfnis, sicher zu fahren, meinetwegen auch schnell zu fahren, aber ich will jetzt gar nicht überreden, das Bedürfnis, sicher zu fahren, wird aber bedient. Sondern offenbar das Bedürfnis, man muss fahren. Es gibt offenbar für viele, selbst Leute, die sich ein Auto nur schwer leisten können, irgendwie immer die Not zu fahren. Zur Arbeit, zum Studium, irgendwie aufs Land, wo die Familie wohnt, im Urlaub irgendwo hin, damit man sich erholen kann. Es gibt dauernd die Notwendigkeit zu fahren und die Gesellschaft ist auch darauf eingerichtet, dass man nur mit dem Auto eine Familie oder eine Wohngemeinschaft oder eine Zweckgemeinschaft, die zusammenlebt, irgendwie über Wasser halten kann. So ein Ding ist also ein notwendiger Gebrauchsgegenstand geworden durch die Form, in der unsere Gesellschaft sich reproduziert. Wie kriegt man als Autoverkäufer Leute dazu, sich bei ihm, dass er bei mir ein Auto bestellt, die eigentlich gar kein Geld dafür haben? Antwort: Das ist die Palette der Waren vom Kleinstauto bis zum Luxusschlitten. Man lässt gewissermaßen von oben herab Stück für Stück, sukzessive, Stück für Stück alles weg, was die Sache teurer macht, bis man dann für alle Geldbeutelgrößen, alle Kontengrößen, alle Einkommensklassen das Produkt Auto anbieten kann, sodass man jetzt sogar mit den armen Menschen, die sich ein vernünftiges Auto nicht leisten können, gute Geschäfte machen kann, weil sie angewiesen sind aufs Auto und durch den Preis um 10.000 Euro auch dazu fähig sind, es in gehörigen Portionen aber irgendwie abzustottern. Man merkt an der Art und Weise, wie die Warenwelt aufgebaut ist. Und es geht ja nicht bloß beim Auto so, es geht auch bei der Kleidung so, es geht bei der Wohnung so, es ist bei Nahrungsmitteln so. Von allem gibt es unterschiedlich ausgestattete und zugleich unterschiedlich teure Exemplare desselben Warengattung. Ökonomen lesen sowas als: Mit der Einführung des Kleinautos oder Kompaktautos ist den armen Leuten auch die Möglichkeit, Autos zu besitzen, eröffnet worden. So liest man die Sache positiv. Was ist die Wahrheit? Mit der Verpfuschung, müsste man schon fast sagen, mit der Verschlechterung des Produkts Auto bis runter auf den Geldbeutel, der sich das kleine Auto leisten kann, muss derjenige, der sich das Auto dann leisten muss und will, auf entscheidende Sicherheits- und sonstige Eigenschaften verzichten, die eigentlich im Fall des Falles lebenswichtig werden. Zweiter Punkt. Man muss sein Geld einteilen. Logo. Auch wenn es am 25. immer normalerweise nicht mehr reicht, muss es trotzdem bis zum 31. reichen. Wie sagt der Ökonom dazu? Man versagt sich, der Mensch, der da im Laden steht, versagt sich dieses, jenes und das. Sagt, schieb mal auf, nächsten Monat, übernächsten Monat, nächstes Jahr, vielleicht nie. Was sagt der Ökonom dazu? Präferenz. Das, was er rausgenommen hat, der würde gewissermaßen empirische Untersuchungen machen. Schau mal, zeig mal deinen Einkaufswagen, was ist da drin? Aha, das war deine Präferenz. Milch, Brot, Wurst, Käse, Nahrungsmittel und so weiter und so fort. Er würde es aufzählen und sagen, und alles andere war dir also weniger wichtig. Alles, was du stehen gelassen hast, war dir zumindest heute, und du es für immer stehen lassen musst, war dir weniger wichtig. Die Tatsache, dass man sein Geld einteilen muss, damit man halbwegs zurande kommt, damit stellt sich in der Sicht der ökonomischen Wissenschaft dar, als die Menschen sind Künstler im Aufstellen von, das nennen sie Präferenzkurven. Präferenz heißt Vorzug. Welchen Waren geben sie den Vorzug? Es sind Künstler im Auswählen und sagen, das ist eine günstige, eine schöne, eine nützliche, eine die Reproduktion der Gesellschaft sichernde Wirkung des Geldes, des Preises. Soweit alles zum oder Wesentliches zu Geld und Markt. Zweitens, das Geld und seine produktive Vermehrung. Entschuldigung. Ja. Ich würde vor dem zweiten Punkt gerne nochmal die Möglichkeit nutzen, mich zu vergewissern, ob ich denn so die Kernaussage richtig geschnallt habe. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann wolltest du jetzt oder hast du ausgeführt, dass, wenn man sich die Frage stellt, was hat es denn mit dem Geld auf sich, sozusagen, und sich anguckt, was so alles darüber erzählt wird, in der ökonomischen Wissenschaft oder auch aus privaten Munden und so weiter. Da kriegt man einiges zu hören, aber das trifft die Sache nicht so richtig. Man kriegt zum Beispiel zu hören, dass Geld sei eine ganz feine Angelegenheit, weil es ermöglicht den Leuten, an die Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung ranzukommen und so weiter und so fort. Das sollen die wesentlichen Bestimmungen dessen sein, was Geld ist. Tatsächlich ist es aber so, wenn man sich es näher anguckt, dass dieses Mittel oder dass das Geld Mittel für die Leute an die Mittel ihrer Bedürfnisse heranzukommen, nur insofern ist, als dass vorher erstmal grundsätzlich sie per Eigentum sozusagen ausgeschlossen sind davon und dass sie auch nur insofern an die Mittel ihrer Bedürfnisbefriedigung rankommen, als dass sie halt über eine entsprechende Geldmenge verfügen. Und daran kann man lernen, dass das Mittel zuallererst mal nicht ist, für Leute, die halt an das rankommen wollen, was sie brauchen und was es offensichtlich in der Gesellschaft auch gibt, sondern Mittel in der Hand derjenigen, die ihr Eigentum dazu benutzen können, sozusagen anderen deren Eigentum aus der Tasche zu ziehen. So ungefähr. Hm. Ja? Okay. Vielleicht mit aus der Tasche ziehen, Geld aus der Tasche ziehen. Das klingt so als Schwierigkeit. Die müssen ja das Geld, was sie in der Tasche haben, ausgeben. Weil alles, was sie brauchen, nur mit dem Geld zu kriegen ist. Sodass für sie, die was kaufen wollen, das Geld Mittel bleibt. Obwohl es dauernd Ausschlusscharakter hat. Es stellt sich aber heraus, dass der, und das ist vielleicht die Redeweise von Ziehen, dass derjenige, der da das Geschäft machen will, sich streitet, kämpft gegen andere, die das Gleiche machen wollen. Also die Not oder der Ziehcharakter, die Anstrengung, liegt weniger darin, dass die Leute überhaupt das Geld herausrücken. Das machen sie fast von selbst, wenn sie sich an die Rechtsgesetze halten. Sondern die Anstrengung besteht im Kampf gegen seinesgleichen als Anbieter. Andere Anbieter machen ihm die Sache schwer, weil sie nämlich in diesem Konkurrenzkampf sich entscheidet, wer reicher wird und wer Verlust hat. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Die Gesellschaft leistet sich jede Menge Verschwendung allein dadurch, dass jeder Anbieter völlig für sich plant, völlig für sich Waren ordert und schaut, dass er sie loskriegt. Was für die Ware erzählt worden ist, dargestellt worden ist, trifft natürlich auf die Produktion. Darüber will ich jetzt nochmal die zweite Überschriftthese vorlesen, die auf dem Zettel steht. Geld und seine produktive Vermehrung ohne Gewinne geht nichts. Das Geld als Reichtum in Privathand bestimmt den gültigen Produktionszweck. Seine Vermehrung. Vielleicht, das klingt so schön gestanzt, man könnte auch da wieder wie beim ersten Satz das Geld, beim ersten Absatz, das Geld ist kein Dienst einer Konsumption. Das Geld als Reichtum in Privathand bestimmt den gültigen Produktionszweck, also nicht das Bedürfnis bestimmt den gültigen Produktionszweck. Und stiftet ein gegensätzliches Produktionsverhältnis, nämlich es scheidet Geldbesitzer als Unternehmer, die für Geld arbeiten lassen, von Lohnarbeitern, die sich gegen Bezahlung anwenden lassen. So funktioniert es als Kapital, das sich vermehrt. Das heißt, es ist vergegenständliches Kommando über die lebendige Arbeit und sichert die Aneignung von deren Ergebnissen. Und das wird der Hauptinhalt der These sein, der letzte Satz. Es ist vergegenständliches Kommando über die lebendige Arbeit. Der Satz in Kursiv, ohne Gewinne geht nichts, zeigt schon die ganze Brisanz dieses zweiten Kapitels. Ohne, dass jemand Geld verdient, war im ersten Punkt, ersten Kapitel, ohne dass jemand Geld einsackt, gibt es keine Bedürfnisbefriedigung. Es wird hier ein Grad schärfer. Ohne dass derjenige, der was verkauft oder was herstellt und dann verkauft, am Schluss mehr Geld hat als am Anfang, ohne diese Vermehrung läuft das alles nicht. Erwerb von diesem Mittel, mit dem man sich alles leisten kann, insbesondere die Leute springen lassen, du arbeitest für mich, dann kriegst du Geld dafür, bestimmt natürlich dann auch den Charakter der Arbeit. Gearbeitet wird nicht, wenn Bedürfnisse befriedigt werden müssen, weil Bedürfnisse befriedigt werden müssen. Gearbeitet wird nicht, nachdem man vorher festgestellt hat, woran liegt es denn? Was braucht ihr? Was brauchen wir alle? Was ist dafür für ein Aufwand nötig, um dieses, was man braucht, herzustellen? Da würden so Bestimmungen wichtig sein wie möglichst viel zum Verbrauchen, mit möglichst wenig Mühe an Arbeit. Möglichst viel zum Verbrauchen, mit möglichst wenig Zeit für die Arbeit. Denn jede Zeit, in der man arbeitet, ist ja Abzug an der Zeit, in der man genießt. Ich will mal den Punkt an einem Beispiel der Geschäftspolitik von Unternehmen deutlich machen, an der die Sache vielleicht unmittelbar ins Auge springt, wenn man zumindest gescheit hinschaut. Was ist, wenn Unternehmen gegeneinander gewinnen wollen, diesen Kampf um die zahlungsfähige Nachfrage gewinnen wollen, von dem vorhin die Rede war? Ein Mittel dafür ist bekanntlich den Preis zu senken. Nur, wenn ich den Warenpreis senke, senke ich damit auch als Unternehmer das Geld, was wieder zurückfließt, also die Höhe des Gewinns. Wenn ich noch weiter runtergehe, es gibt ja sogar manchmal die Not zu verkaufen, damit man den Verlust minimiert. Es kommt Geld zurück, es reicht noch nicht mal, um die Produktionsmittel und die Rohstoffe und die Löhne zu bezahlen. Also einfach Preise senken funktioniert nicht als Mittel, am Markt zu gewinnen. Da wäre es eigentlich ganz umgekehrt, Preise erhöhen. Und wir wissen ja auch, dass Kapitalisten oder Unternehmer spätestens dann, wenn sie glauben, sie haben einen Markt unter Kontrolle, also Monopolisten oder Oligopolisten, dann sprechen sie sich ab untereinander und erhöhen die Preise. Teilen sich den Markt auf und versuchen durch möglichst hohe Preise den Gewinn zu machen. Es gibt aber ein viel eleganteres Mittel. Wenn man den Herstellungswert, also den Aufwand für die Herstellung pro einzelner Ware senkt, dann kann man den Preis senken unter dem Preis, der zurzeit am Markt Durchschnittspreis ist, also unter dem Preis der Konkurrenten. Und dann kommen die Menschen, die ja immer mit Geldnöten zu kämpfen haben, natürlich zu mir und nicht zum Konkurrenten. In dem Fall übrigens, ohne dass die Ware deswegen schlechter sein müsste, dass Eigenschaften weggelassen worden sind, um sie billiger zu machen. Wie ist die Methode? Wie funktioniert das? Dazu braucht der Unternehmer erstens Geld, und zwar mehr Geld als normalerweise. Er braucht Geld, um eine Maschine zu kaufen, die die Arbeit produktiver macht. Pro Stunde Arbeit kommt mehr an Ware raus, an Gegenständen raus, als vorher. Die anderen machen in der gleichen Zeit 10, ich mache bereits 20 Stück. Was wäre jetzt, wenn die Gesellschaft sagen würde, wir wollen doch möglichst alle Bedürfnisse befriedigen, also müssen wir die Produktivität erhöhen, dann geht es nämlich schneller. Und zweitens geht es dann auch noch kürzer. Erhöhte Produktivität hat zwei Dimensionen, mehr Ware pro Zeit oder die gleiche Ware in kürzerer Zeit. Diese ewigen Streitigkeiten, die im Kapitalismus existieren, und toben, seit es ihn gibt. Nämlich, dass die Unternehmer beständig die Arbeitszeit ausweiten wollen und die Arbeiter eigentlich die Arbeitszeit verkürzen möchten, damit sie was haben von ihrem Leben. Da liegt das Mittel fix und fertig vor, das zu entscheiden ein für alle Mal. Nämlich zugunsten der Verkürzung der Arbeitszeit. Nämlich die erhöhte Produktivität. Kapitalistisch angewandt schaut die Sache aber ganz anders aus. Es kommt nicht darauf an, mehr Produkte unter die Leute zu bringen oder in kürzerer Zeit. Es kommt darauf an, mehr Kaufkraft abzuschöpfen. Also muss die Erhöhung der Produktivität verbunden sein mit der Senkung von Kosten. Erste Kostensenkung heißt, ich brauche künftig weniger Arbeiter für den gleichen Effekt. Ein Teil der Arbeiter, es gibt Arbeitszeitverkürzung im Kapitalismus, und zwar nicht so knapp. Aber die Arbeitszeitverkürzung heißt, die anderen arbeiten weiter ihre 40 Stunden oder 37 oder 45 und die anderen gar nicht mehr. 100% Arbeitszeitverkürzung. Zweitens, die Arbeit wird leichter. Die Maschine macht mehr, übernimmt Produktionsschritte, die vorher ein Mensch oder mehrere Menschen mit ihren Händen Arbeit erledigen mussten. Die vielleicht noch darüber nachdenken mussten, wie deichselt man die Sache so, wie macht man das, wie macht man jenes. Das macht jetzt der Automat. Irgendwo kommt das Werkstück rein, hinten kommt es fast fertig raus. Und der Arbeiter hat bloß noch eine Aufgabe, zugucken, ob der Automat dann irgendwie durch Blinken oder durch Bildschirme anzeigt, eine Störung ist im Anmarsch oder schon da. Die Arbeit wird erleichtert. Auch das eine sehr vernünftige Angelegenheit. Früher, in der Frühzeit des Kapitalismus, waren Arbeiter, die man da gebraucht hat, kräftig. Die mussten heben, die mussten Lasten und so weiter hochwuchten. Die Erhöhung der Produktivität hat dazu gebracht, dass schwache Arbeiter, die damals gar keine Chance hatten, genauso gut davor sitzen können. Stärke ist kein Vorteil mehr. Deswegen konnte man auch die Männer ersetzen durch Frauen. Und weil die Frauen auch noch zugleich in der schwächeren Situation, in schwächeren Lage waren, konnte man da auch noch gleich den Lohn mitsenken. Bis zum heutigen Zeitpunkt ist es so, dass die Ersetzung einer männlichen Arbeitskraft durch eine weibliche nicht einfach Ungleichheit ist. Das ist schon wieder eine ganz verkehrte Sicht der Dinge. Sondern dem Unternehmer ermöglicht, für die gleiche Arbeit weniger zu bezahlen, bloß weil er eine Frau statt einen Mann nimmt. Mehr noch, weltweiter Kapitalismus. Wir wissen, was passieren kann. In unseren Staaten ist es verboten, manchmal auch noch irgendwo doch illegal vorhanden, aber in der Regel verboten, Kinderarbeit. Die schwächsten Kinder, kleine Kinder, mittelgroße Kinder können eine Arbeit machen, wo es keine Körperkraft mehr braucht, wo es kaum Ausbildung dafür braucht, wo es kaum Kenntnisse und Erfahrung braucht, weil alles die Maschine macht. Alles, was man nach 200 Jahren Kapitalismus und Entwicklung der Produktivkräfte noch und noch bewerkstelligen könnte, wird immer ins Gegenteil verkehrt. Erleichterung der Arbeit heißt also weniger qualifizierte Arbeiter, schwächere Arbeiter kann man nehmen. Die aber, die schwächeren Arbeiter, die weniger qualifizierten Arbeiter, müssen deswegen nicht weniger arbeiten, im Gegenteil. Weil die Maschine ja alles macht, kann man die Maschine schneller stellen. Man muss gar nicht darauf warten, ob der von sich aus fleißig ist oder durch Konkurrenz mit den anderen fleißig ist. Das Drehen an der Maschine, am Band, an der Bandlaufgeschwindigkeit garantiert die Erhöhung, eine zusätzliche Erhöhung der Produktivkraft. Und es spricht gegen diese Sorte Produktivkrafterhöhung im Kapitalismus fürs Geld, dass das Schnellerstellen von Bändern genau die gleiche Wirkung hat wie echte Produktivitätserhöhung durch technischen Einsatz neuer Mittel. Dass Lohnkürzung genau die Wirkung aufs Geld genau die gleiche Wirkung hat wie das Einsetzen produktiverer Arbeitsmethoden, sodass pro Ware weniger Kosten, weniger Aufwand passiert. Weil der Aufwand an Geld gemessen wird, ist der niedrigere Lohn, hat der niedrigere Lohn genau die gleiche Wirkung wie die erhöhte Produktivkraft. Wo immer man das analysiert, wo immer man anfängt, dieses Verhältnis zu beurteilen, stellt man fest, etwas, was in rationellen Verhältnissen ein Mittelwert der Erleichterung des Lebens, der Arbeit, Verbesserung der Versorgung, wird unter den Verhältnissen, es ist fürs Geld vorhanden, zur Produktion von Arbeitslosigkeit, damit Ausschluss, schlimmerer Ausschluss von der wahren Welt, als wenn man Arbeiter ist, führt zur Verlängerung der Arbeitszeit, wo man sie verkürzen könnte. Warum? Alle Unternehmer lassen immer produktiver produzieren, brauchen immer weniger Arbeitskräfte. Es bleiben welche übrig, die man nicht mehr braucht. 100% Arbeitszeitverkürzung, habe ich vorhin gesagt. Aber die haben ja deswegen trotzdem noch Geldbedarf. Kapitel 1, ohne Geld läuft nichts. Alles hat seinen Preis. Also sind sie angewiesen auf Arbeitseinkommen, auf Teufel komm raus. Stellen sie an und sind bereit, für jedes Geld anzutreten, was mehr bringt als nichts. Also auch noch Lohnkürzung, dadurch, dass immer mehr Leute auf Arbeit angewiesen sind, statt gleichmäßige Verkürzung der Arbeitszeit und gleichmäßige verbesserte Versorgung aller Beteiligten. Mit Bezug auf die Konkurrenz. Ein Unternehmer, der Maschinen einkauft, der sagt, ich will, dass bei mir produktiver produziert wird als nebenan oder im Ausland. Er plant den Ruin seiner Konkurrenten. Damit auch den Verlust der Arbeitsplätze derer, die bei dem sind. Mit weniger Arbeitskräften bei ihm schafft er es, mehr vom Markt, auf dem Markt an sich zu reißen, also andere Unternehmer vom Markt zu verdrängen oder teilweise zu verdrängen, deren Arbeitskräfte auch noch außer Lohn und Brot zu setzen. Die verbesserte Maschinerie, die er sich leisten kann, weil er über Geld, über genügend Geld verfügt, hat die Wirkung, dass die Maschinerie, die beim Nachbarbetrieb oder woanders im Ausland, wo nicht so produktiv, wo nicht so viel Geld eingesetzt werden kann, um produktiv zu sein, entwertet wird, unbrauchbar wird. Nicht deswegen, weil sie nichts mehr abwerfen würde an Produkten, weil sie nicht mehr konkurrenzfähige Produkte, nicht mehr so rentable Produkte hervorbringt. Marx hat dieses Verhältnis, dass man eine neue Maschine oder neue Maschinerie sich kauft, um beim anderen die Maschinerie unbrauchbar zu machen, genannt nicht physische Unbrauchbarmachung von Maschinen, also dass man da irgendwie Blei reingießt und dann läuft nichts mehr oder Strom abstellt, sondern moralischen Verschleiß. Es wirkt wie Verschleiß, wie wenn die Maschine nichts mehr taugt, aber nicht, weil sie nichts mehr taugt, sondern weil sie nicht mehr rentabel ist. Eine gerade frisch in Dienst gestellte Maschine kann darüber lang vor ihrem physischen Verschleiß unnötig, unbrauchbar sein. Ein unglaublicher Verschwendung an Produktivkraft, an Mühe, die es gebraucht hat, um die Maschine herzustellen, aber auch eine unglaubliche Verschwendung an Reichtumsquellen, an Mitteln, Leuten, die notwendigen Sachen zur Verfügung zu stellen, die sie brauchen. Vielleicht ist an dem Beispiel deutlich, wie sich alles umdreht, wenn Produktion nicht stattfindet fürs Bedürfnis, sondern wenn sie stattfindet fürs Geld, für die Vermehrung von Geld. Man braucht übrigens noch gar nicht mal so eine etwas differenziertere Analyse des Produktionsprozesses. Es genügt den jetzt seit einem halben Jahr vor sich hin schwelenden Arbeitskampf zwischen Lokführern und Deutscher Bahn in der Zeitung zur Kenntnis zu nehmen. Die einen sagen, seit zehn Jahren sind unsere Löhne de facto gesunken. Wir haben nicht mehr die Kompensation für die Inflationsrate bekommen. Wir arbeiten mehr, länger und kriegen weniger dafür. Warum das? Weil die andere Seite, das, was die Lokführer als Einkommen, also als Mittel zum Leben brauchen und kalkulieren und berechnen müssen, die andere Seite, das als Kost kalkuliert und Kosten müssen runter. Da merkt man unmittelbar den Gegensatz zwischen denen, die leben müssen vom Geld und denen, für die das Zahlen dieses Geldes zu vermeidende Kost ist, zu minimierende Kost ist, am besten auf Null zu setzende Kost. Wenn man da noch hinzunimmt, jetzt gerade bei den Lokführern, steht es ja selbst in der Bildzeitung, in allen Zeitungen kann man es lesen, vor 10 Jahren gab es noch 40.000 Lokführer. Jetzt gibt es noch 20.000. Mit der gleichen Kaufkraft. Also eine Reduktion bloß dieses kleinen Segments von Lokführern, eine Reduktion der Lohnkosten auf genau die Hälfte. Allein von der Bezahlung. Ganz zu schweigen von erhöhter Belastung, auch davon kann man lesen, von mehr Schichten, von ungünstiger geschnittenen Schichten, die dazu führen, dass die Schicht irgendwo weit entfernt vom Heimatort endet und der Mensch entweder auf eigene Kosten heimfahren müsste oder lieber dort übernachtet auf Kosten der Bahn, nein falsch, nicht auf eigene Kosten, auf Kosten der Bahn heimfahren müsste. Die Bahn aber sagt, bleib dort in Hamburg, fahr nicht nach Koblenz, denn es ist billiger, dich dort in der billigsten Hotel, meistens auch noch von der Bahn betrieben, EC-Hotel, im Hotel zu übernachten zu lassen, als dich hin und her fahren zu lassen. Also man merkt dann, wie da alles zusammen aufsummiert wird, wie es einem von der Presse und von Fernsehexperten vorgerechnet wird, was es bedeutet, wenn Arbeit stattfindet, nicht fürs Bedürfnis, sondern fürs Geld, für die Geldvermehrung. Die Bahn soll ja an die Börse. Die Bahn soll ja konkurrenzfähig sein gegen ihresgleichen, gegen ähnliche Bahnen, die es genauso treiben mit ihren Beschäftigten. Das ist die Einführung dieses Prinzips, was vorher staatliche Bahn war, die nicht gemütlich war, aber wo das gemildert war, wo der Standpunkt nicht war, es muss auf Teufel komm raus der Gewinn erhöht werden. Jetzt muss Gewinn her. Wenn es also ums Geld geht, Vermehrung von Geld, dann sind es die notwendigen Konsequenzen dieses Zwecks. Dazu noch Fragen zu dem, was ich erzählt habe, was ich erklärt habe? Ja, Theo, du hast eben gesagt, 20.000 Lokführer haben dieselbe Kaufkraft wie 40.000 Lokführer, oder habe ich das falsch verstanden? Wie meinst du das? 20.000 haben die gleiche Kaufkraft wie 20.000 früher und die Hälfte ist 1.000, ja, nee, natürlich war falsch. Ja, nee, okay, gut. Ja. Ich nur mal. Die 20.000 verdienen natürlich die Hälfte von früher, die gleiche Kaufkraft pro Lokführer. Also das Personal ist um die Hälfte vermindert worden, auf die Hälfte vermindert worden, sodass dann die 20.000, die jetzt noch bezahlt werden, die gleiche Wirkung haben für das Unternehmen Deutsche Bahn wie vorher die 40.000. Das Geld, steht in der These, scheidet Eigentümer von Geld, von Produktionsmitteln in Nichteigentümer. Dazu vielleicht noch ein paar Ausführungen. Was kauft eigentlich der Unternehmer ein, wenn er Arbeitskräfte einstellt? Kauft er das Produkt ein, was die herstellen? Kauft er die Arbeitsleistung ein, die die verrichten? Würde er das Produkt damit kaufen, was die herstellen, gäbe es keinen Gewinn. Dann würden die Arbeiter das herstellen und zum Schluss werden sie Eigentümer des Produkts und er müsste das Produkt kaufen. Man kann es zwar verkaufen, wenn er Glück hat, findet er irgendeinen Dummen, der mehr bezahlt dafür. Aber das würde sich über alles Verkäufe hinweg ausgleichen. Da wo man einmal übervorteilt, wird man auf der anderen Seite umgekehrt selber mal das Problem haben, jetzt gerade mehr zu bezahlen aufgrund gewisser Marktlagen, also Angebots-Nachfrageschwankungen, wird sich ausgleichen. Was er kauft, ist ganz offensichtlich. Er zahlt für die Leistung des Beschäftigten oder der Beschäftigten einen Preis, der geringer sein muss als der Wert, den sie herstellen. Wie funktioniert das? Er kauft eine bestimmte Zeit, 8 Stunden, 7 Stunden, 12 Stunden, je nachdem, wie lang der Arbeitstag ist. Und in dieser Zeit, dieser Arbeitszeit, hat der Unternehmer das absolute Verfügungsrecht, wie da gearbeitet wird, unter welchen Bedingungen gearbeitet wird, mit welchen Mitteln gearbeitet wird, mit welchen Zwecken. Also welche Gegenstände oder Leistungen, Dienstleistungen produziert werden. Ich schaue mal die Seite des Geldes an. Er kauft den vom Arbeiter gegen eine bestimmte Summe Geldes, die auch noch unterschiedlich ist für Leute mit kleiner Lohngruppe und großer Gehaltsgruppe und so weiter. Er kauft ihn für eine bestimmte Zeit ein. Damit sind sämtliche Leistungen des Arbeiters bezahlt. Was in der Zeit passiert an mehr oder minder großer Wertschaffung, Effektivierung und so weiter, fällt ganz auf die Seite des Unternehmers. Er entscheidet mit der Ausstattung des Arbeitsplatzes, der Maschinerie, der Arbeitsorganisation, wie potent diese Stunde Arbeit ausgefüllt wird. Wenn der Arbeiter sagen würde, Moment mal, bin ich hier nicht irgendwie übers Ohr gehauen worden? Ich habe das Problem, an jedem Monatsende kriege ich zwar Geld, aber es reicht kaum bis zum nächsten Monatsende und auf der anderen Seite, die andere Seite wird immer reicher. Da ist doch eine Differenz. Wo kommt die her? Mit der Differenz hat er nichts zu tun. Denn der Arbeitsvertrag heißt Stunde Arbeit oder vielleicht auch manchmal umgerechnet in Gegenstände beim Akkord, bei der Akkordarbeit, so und so viel Stück pro Stunde. Das war bloß eine Umrechnungszahl. Man weiß, wie viel ungefähr pro Stunde hergestellt wird und als Mittel den Arbeiter anzureizen, er soll produktiver sein, sagt man, wenn du ein paar Stücke mehr herstellst oder ein paar Prozent mehr herstellst, kriegst du ein paar Prozent mehr Lohn, also streng dich an. Wie viel er sich anstrengen kann, ist aber gar nichts im Großen und Ganzen, mit Ausnahme von kleinen Schwankungen, manchmal meistens bloß 15-20%, dann ist es festgelegt durch die Maschinerie. Wäre ja auch komisch, da arbeiten 1.000 oder 10.000 Leute in der Fabrik und jeder arbeitet viel schneller als der andere, würde ja nicht aufgehen. Würde immer Materialmangel sein auf der einen Seite oder es wird sich stauen auf der anderen Seite. Dann sind bloß Methoden der Personalführung, was da dann als scheinbares Abkaufen von Stücken erscheint im Stücklohn. Also der Unternehmer zahlt die Zeit. Und damit ist das Geschäft zwischen Arbeiter und Unternehmer vollständig erledigt. Er zahlt damit die Zeit, in der gearbeitet wird, und zweitens das Produkt, was zum Schluss produziert ist und verkauft wird, ist sein Eigentum. Und das habe ich gemeint mit vorhin und in der These mit, das Geld scheidet zwischen den beiden und reproduziert ihren Unterschied. Derjenige, der am Anfang das Geld hatte, Arbeitsstunden zu kaufen, bleibt durch die ökonomische Transaktion das, was er vorher war. Nämlich Besitzer der in den Produktionsprozess eingeschossenen Wertgegenstände, die, wenn sie sich in einen neuen Gegenstand verwandelt haben, erstens den alten Preis, den Vorschusspreis, wieder einspielen, plus einen in der Produktion zusätzlich erzeugte Wertschöpfung. Das ist der Prozess, der durch die Art Arbeit wird bezahlt, gewissermaßen garantiert wird. Am Schluss ist der Arbeiter, der Angestellte, in der Situation vom Anfang, er hat Geld, gibt das Geld aus zum Leben und ist am Ende des Monats in der gleichen Situation wie am Anfang seines Einstiegs. Er hat kein Geld, um in einer Welt leben zu können, an der alles vom Geld abhängt. Das ist gemeint mit, das Geld garantiert die Scheidung zwischen Arm und Reich. Arm und Reich heißt jetzt aber hier nicht, arm kann sich gar nichts kaufen, lebt von der Hand im Mund oder von Hartz IV. Arm meint hier, in einem ökonomischen Verhältnis zu leben, wo immer wieder die Not, sich zu verkaufen, jeden Monat, jeden Tag, jedes Jahr, sich erneuert. Immer dann, wenn er seinen Konsumptionsfonds, sein Geld, sein Konto abgeräumt hat und konsumiert hat, ist er wieder genau der gleiche Bedürftige wie am Anfang. Sowas funktioniert auch nicht einfach automatisch. Weder ist es so auf die Welt gekommen, dass die einen hatten schon Geld, die anderen hatten kein Geld, sondern sowas muss gewaltsam hergestellt werden und ist gewaltsam hergestellt worden. Durch Enteignung von freien Bauern, durch Entlassung von Leibeigenen, also unfreien Bauern, aber immerhin mit der Unfreiheit hatten sie auch das Mittel zum Leben, die Scholle, an die sie gebunden waren, mit der Entlassung von unfreien Bauern in eine prekäre Freiheit, man nimmt eine Freiheit ohne Scholle und ohne Produktionsmittel, ohne Vieh. Diese einmal hergestellte Trennung zwischen Besitzern, Eigentümern von Produktionsmitteln und Nicht-Eigentümern wird dann, wenn sie mal funktioniert übers Geld, durchs Geld immer wieder neu reproduziert, immer wieder neu hergestellt. Das schließt nicht aus, dass irgendwelche Ausnahmeexemplare derer, die von der Arbeit leben, ausnahmsweise an Geld herankommen, was ihnen ermöglicht, aufzusteigen in die Klasse derer, die über Geld verfügen, was als Kapital sich vermehrt. Solche Beispiele gibt es immer wieder und die einzelnen Beispiele, wenn sie passiert sind, werden auch immer gerühmt, hat ja auch seinen ideologischen Nutzen. immer wieder darauf hinzuweisen, nein, unsere Gesellschaft ist keine Kastengesellschaft. Bei uns wird man nicht als Kapitalist geboren oder als Arbeiter oder als sonst was, sondern man hat die Chance, von ganz unten, ganz oben aufzusteigen und wohlgemerkt, genau das Gegenteil, es soll auch schon Kapitalisten gegeben haben, die nach dem Bankrott arm geworden sind. Also abhängig von Lohnarbeit. Entscheidend ist aber dabei nicht, ob immer von Generation zu Generation dieselbe Funktion haben. Entscheidend ist, dass die Verfügung über das Geld das Mittel ist, was von Generation zu Generation die Mehrheit der Bevölkerung fernhält vom Eigentum an Reichtumsquellen, an Produktionsmitteln. Und diejenigen, die über die Reichtumsquellen verfügen, von Generation zu Generation oder von Zyklus zu Zyklus immer mehr akkumulieren. Es fungiert so als Kapital, der letzte Satz, das sich vermehrt. Es vermehrt sich durch die Arbeit der anderen. Und was ist es dann? Es ist als Gegenstand, als Geld, Kommando über die Arbeit anderer. Nur weil ich über das Geld verfüge, habe ich auch die Direktionsgewalt über ihre Art, wie sie arbeiten, damit aber auch über die Art, wie sie leben, die Art, was sie vom Leben haben können, was sie nicht haben können. Ich habe die Gewalt darüber, Löhne je nach Marktlage zu senken. Manchmal vielleicht auch in Ausnahmesituationen Einzelnen mehr Geld zu geben, weil ich gerade gegen die Konkurrenten von der anderen Firma scharf drauf bin auf diese Sonderqualifikationen. Aber zugleich sind alle drauf, sich von dieser Sonderqualifikation unabhängig zu machen. Denkt vielleicht mal an die Computer, Entwicklung der Computerbranche, der IT-Branche. Die Informationstechnologie hat angefangen mit Superlöhnen von denen, die am Anfang rar waren, die deswegen Spitzenlöhne bekommen haben und haben dann immer mehr geforscht, immer mehr entwickelt und immer mehr Programme gemacht, sodass es immer weniger von solchen Leuten gebraucht hat, die sowas machen können, aber immer mehr Leute mit Apparaten, IT-Apparaten, umgehen konnten, die null Ahnung von Informationstechnologie haben. Wie vorhin beim ersten Beispiel mit der Maschine. Die vierschwürdigen Proleten der Frühzeit ersetzt durch mächtige Kinder. Die flotten Programmierer und Mathematikgenies ersetzt durch lauter Oberflächenbediener mit der Maus. Genau der gleiche Prozess. Und es schlägt sich dann auch am Lohn nieder. Wenn man die Leute nicht mehr braucht als Unternehmer, wenn man von der Sorte genügend vorfindet am Markt, braucht man auch nicht mehr bezahlen. Dann ist die Frage nur, kriege ich einen billiger? Wenn ja, siehe Indien, siehe Osteuropa, natürlich. Dann wird weniger bezahlt. Oder die Postbranche, die jetzt, was gerade die Diskussion ist, um die Mindestlöhne. Dazu Fragen? Ach ja, übrigens die Gewaltfrage noch. Hergestellt wurde ist durch Gewalt. Aufrechterhalten wird es wieder durch Gewalt. Wenn man sich das überlegt, im ersten Punkt hatten wir Polizisten oder Aufpasser. Die Strafgewalt des Staates. Leute einzusperren, die sich als Eigentumsrecht nicht halten. Hier haben wir es wieder das Gleiche, Werkschutz. Aber hier haben wir auch noch eine ganz neue Masse von Leuten, nämlich Leute, die sich beschäftigen damit, 1000 Streitigkeiten, die in dem Verhältnis zwischen den Unternehmern und ihren Beschäftigten aufkommen, zu beurteilen, rechtlich zu normieren, und dann das Recht zu exekutieren. Darf der Unternehmer ganz einfach, so ohne weiteres, jemanden, der bisher einer qualifizierten und deswegen besser bezahlten Arbeit saß, darf den einfach umsetzen und mit entsprechend weniger Lohn abspeisen? Das will rechtlich geregelt sein. Wie er es darf, das er es darf, steht übrigens fest. Bloß wie er es machen muss. Darf er es gleich von heute auf morgen machen? Ursprünglich war es, jawohl, von heute auf morgen. Liegt auf der Hand. Da waren Leute von heute auf morgen ins absolute Elend gestürzt. Sie haben gelebt mit einem besseren Lohn, haben sich entsprechend möglicherweise sogar verschuldet, Kapitel 3. Und von heute auf morgen können sie ihre Kredite nicht mehr bezahlen, weil der Unternehmer, so wie er es gerade lustig ist oder wie er es gerade neu sich einrichtet, das ändert. Es braucht ein Heer von Aufpassern, von Regulierern, Betriebsräten zum Beispiel, das ist eine staatliche Institution. Der Staat hat die eingeführt, weil der Arbeiter nämlich während seiner Arbeit arbeiten soll und nicht sich streiten, ob der Unternehmer unfair ist. Also gibt es Beauftragte für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitsrecht im Betrieb, dann die Rechtsanwälte, die Arbeitsgerichte, die verschiedenen Institutionen der Exekutive, die damit beschäftigt ist, diesen Bereich mit einer Menge Gewalt, mit einer Menge Gewaltpotenzial auch zwischen den Beteiligten unter zivilisierten Formen ablaufen zu lassen. Ja? Ich habe mal eine Frage, und zwar könnte man dann bei dieser Geldproduktion sagen, dass es dann überhaupt nur noch wichtig ist, Arbeitszeit aufzuwenden bei der Produktion von Dingen? Weil es geht ja nicht mehr um das, das Produkt ist ja nur noch Mittel, um Geld zu erwirtschaften. Mhm. Ja, also man kann sagen, was an der Arbeit zählt, ist nicht so sehr das, was sie sachlich herstellt für Produkte, für Bedürfnisse, als was sie zählt ist, wie viel Geld sie einbringt beim Verkauf der Produkte. Also du hattest vorhin gesagt, also es ist jetzt auch hier so ein bisschen angeklungen in der Frage, dass Arbeit nicht stattfindet fürs Bedürfnis, sondern fürs Geld. Ich finde, dass das Verhältnis von Arbeit und Geld gerade andersrum ist, dass es Geld gibt wegen Arbeit und nicht, also dass in dem Begriff von Arbeit es schon drinsteckt, dass man nicht fürs Bedürfnis tätig wird, sondern dass es eben abstrakte Tätigkeit ist, jenseits aller Besonderheiten. Und also was am Anfang der bürgerlichen Gesellschaft, die halt auch nicht vor 200 Jahren war, sondern eher im 9. Jahrhundert, da schon angefangen hat, dass die Leute sich aus frohen Verhältnissen gelöst haben und dann als Bürger gearbeitet haben und dann auch das Geld brauchten. Also das Problem ist halt, ist nicht, dass die Leute, also das Problem ist nicht das Geld, das dann auf andere Sachen abfärbt oder andere Sachen irgendwie in eine falsche Richtung lenkt, sondern das Problem ist, dass die Leute in einer falschen, sich falsch vergesellschaften und dann so Sachen benötigen wie Geld. Also Geld ist nur eine Vergegenständlichung falscher Verhältnisse. Tja, aber erstmal ist doch das Geld nicht Vergegenständigung von falschen Verhältnissen, sondern Vergegenständigung von Reichtum. Mit ihm kann man alles haben, wird alles zugänglich, was an sachlichen Reichtum in der Gesellschaft vorhanden ist. Zweitens, mit Geld kann man die Bedürftigkeit anderer benutzen, um mehr Geld zu kriegen, indem man sie nämlich für sich arbeiten lässt. Damit wäre doch der Fehler oder die falschen gesellschaftlichen Verhältnisse deutlich. Wenn du einfach sagst, abstrakte Verhältnisse, falsche Verhältnisse, dann fehlt ja das ganze Fleisch von dem, was da eigentlich das Falsche ist dran. Na, das Falsche ist, also es sind halt nicht nur, also wenn ich Geld habe und damit andere Leute für mich arbeiten lassen kann, dann dann kann ich halt, also das, dann mache ich das halt nicht nur, oder dann mache ich das, weil ich selber bedürftig bin. Und diese Bedürftigkeit aller Menschen ist halt, oder die Leute in der bürgerlichen Vergesellschaftung befriedigen ihre Bedürfnisse halt nicht so, dass sie miteinander absprechen, wer welche Bedürfnisse hat und dann überlegen, wie sie die Bedürfnisse befriedigen können, sondern weil sie das nicht machen, sondern sich als vereinzelte Subjekte gegenüberstellen, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben, brauchen sie und trotzdem halt aufeinander angewiesen sind, brauchen sie das Geld als Möglichkeit der Vergesellschaftung. Also um überhaupt sich in ein Verhältnis setzen zu können. Ja, ich tue mich jetzt etwas hart dabei, was du, wo die Opposition ist zu dem, was ich bisher erzählt habe, erklärt habe. Ja, die Opposition ist, dass es weniger am Geld liegt, also dass das Geld halt mehr ein Mittel ist von oder Ausdruck einer Sache, die vorher schon falsch gelaufen ist. Also du meinst, die haben sich jetzt entschlossen, jetzt machen wir Privateigentümer? Nee, die unfreien Bauern haben sich entschlossen, sich von ihrem Fronherrn unabhängig zu machen und Bürgerinnen zu werden. Ja, was machen sie dabei, wenn sie Bürger werden? Also zum erstens sind sie frei von persönlicher Herrschaft und zweitens haben sie sich entschlossen, Waren für den Markt zu produzieren. So. Und dafür brauchen sie halt Geld. Und dann geht es so 1000 Jahre seinen Gang, dass in dieser Gesellschaft des Mittelalters, oder 500 Jahre lang, in dieser Gesellschaft des Mittelalters, in einzelnen kleinen Punkten städtische Verhältnisse entstehen, in einer Gesellschaft, die ansonsten zu 90% noch auf Leibeigenschaft oder sonstigen Formen von abhängigem Bauerntum beruht. Also und diese ganze Sache, ich will bloß einen Punkt dazu sagen, wird in dem Moment entscheidend aufgelöst, wo der Fürst sich dazu entschließt, der Landesherr, dass er künftig die Überschüsse, auf die es ihm angekommen ist in der alten Zeit, nicht mehr als Naturalrente zu bekommen, als Naturalabgaben, sondern als Geld. Dann stürzt er nämlich nicht bloß die, dann zwingt er nämlich nicht bloß die städtischen Bürger, meinetwegen, die sogar dann als freie Tat gemacht haben, sie rücken aus und dann melden sich bei der Stadt Reichsstadt an und werden nach einer Generation aufgenommen und sind dann Bürger. Sondern dann zwingt er der ganzen Gesellschaft den Standpunkt auf, es soll um Geld gehen. Und an dem Beispiel, glaube ich, ist es schön zu zeigen, dass das Geld nicht etwa die dumme oder die verfehlte Erfindung von ein paar entlaufenen Bauern war. Und dann hat man alles der entfesselnden Geldwirtschaft überantwortet, denn die Erfindung dieser freien Reichsstädte war ja gar nicht die Erfindung eines freien Markts, sondern die Aufteilung des Markts, die Zünftlerei. Sie haben gerade nicht die Herrschaft des Geldes zugelassen, sondern haben nicht gesagt, derjenige, der malen kann, soll Maler werden, wer Schuhe herstellen kann, soll Schuster werden, haben das strikt reglementiert, wie viel Schuster, wie viel Maler, wie viel Kirschner und so weiter soll es geben. Sie haben gerade nicht das Geld zum Maßstab gemacht, sondern haben das Geld zwar auch als teilweise zum Maßstab gemacht, aber haben daneben einen ganz anderen Maßstab gehabt, nämlich das Wohl und Wehe dieser mitten im Feudalismus als Enklave und Vorbote künftiger bürgerlicher Gesellschaft, aber sehr langfristig gesehen, existierenden Gemeinwesen. Das Gemeinwesen muss funktionieren. Dadurch wird es auch sehr stationär. Da entwickelt sich keine Produktivität. Da gibt es ja die Konkurrenz, ich muss die Schuhe billiger herstellen, damit ich den Schuss daneben an vom Markt verdränge. Ich muss also Maschinen herstellen, einkaufen, damit und so weiter. All das, was ich vorhin dargestellt habe als Wirkung, es geht um die Geldvermehrung, findet in diesen mittelalterlichen Städten gar nicht statt. Das Geld wird gewissermaßen um alles das gebracht, was das moderne Geld im entwickelten Kapitalismus darstellt, nämlich abstrakter Reichtum zu sein. Die wussten ganz genau, wie viel Schuster sie brauchen, also wie viel konkreten Schuhherstellerreichtum, wie viel konkreten Pelzherstellungsreichtum und so weiter. Also da stimme ich dir auch zu, aber halt immer nur darauf schauend, wie viel sie absetzen können. Also die Verhältnisse im Mittelalter waren halt zu dieser Zeit für die Leute passender, als da jetzt die Zünfte aufzulösen. So. Aber so im Laufe der Produktivkraftentwicklung, die sich halt auch nicht nur im 16. Jahrhundert, 17. Jahrhundert verändert hat, gegeben war, sondern halt auch früher schon, und auch früher sind schon Zunftgesetze verändert worden, halt immer jeweils nach der Lage, in denen die Leute da gerade waren. Jetzt habe ich den Anfang vom Satz vergessen. Aber es war halt irgendwie so eine Entwicklung so. Und immer war es im Hinblick darauf, wie die Leute als einzelne Arbeitskraftbesitzerinnen sich behaupten können so. Und irgendwann war es dann halt so, dass sie die Zünfte auflösen konnten, weil ihr Reichtum sich dadurch vermehrt hat. Nein, so war es nicht. Weil wir sollen uns vielleicht jetzt nicht über die Historie streiten. Also die Aufzucht des Zunftwesens war ebenso wie die Aufhebung der Leibeigenschaft die Schöpfung der absoluten Fürsten. Die wollten eine Geldwirtschaft für ihren Hof haben und für ihre Kriegswirtschaft und für ihre Kämpfe gegen andere absolute Fürsten und haben daher Handelsfreiheit beschränkt eingeführt. Nicht, weil die Produktivkraft plötzlich groß genug war und dann die Bürger gesagt haben, jetzt wollen wir das mal aufheben. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht furchtbar interessant, weil interessant an der Diskussion, die man da über die Mittelalter- oder frühneuzeitlichen Städte vielleicht führen können und Märkte, es waren gerade Märkte, die den Standpunkt des Geldes, das Geld soll der Maßstab sein, nur beschränkt hatten. Die hatten bereits Privatproduzenten in gewissem Ausmaß, die wussten auch nicht, wie viele Schuhe letztlich losgehen. Aber sie haben eins gewusst, wenn man die Schuster einfach zulässt, dann entsteht eine Art Schusterproletariat oder Arbeitslosigkeit. Sie haben einen Standpunkt der Versorgung dieser Insel, dieser bürgerlichen Insel innerhalb der feudalen Produktionsweise oder landwirtschaftlich feudalen Produktionsweise aufrechterhalten. Und dem haben sie den Standpunkt Geld sehr untergeordnet. Also da ist wirklich der Witz, was ich versucht habe darzustellen, wenn man das Geld zum alleinigen Maßstab des Kaufs, der Herstellung und des Übertrags von Gegenständen der Bedürfnisbefriedigung macht, dann haben wir heutige Verhältnisse und dann kommt alles das erst zustande, wovon die Rede war. Auch diese quasi automatische Zwang, die Produktivität fortwährend zu erhöhen, auf Kosten der Produzenten. Aber das stützt ja dann eher die These, dass es gerade vor dem Geld was gegeben hat, was falsch gelaufen ist. Also dass es bestimmte Notwendigkeiten gab, sich dem Geld sozusagen auszuliefern. Und dass das Geld dann nur Effekt oder Mittel war. Und oder Mittel war. Dumm gelaufen, falsch gelaufen, ja. Was? Und das ist halt, dass es halt um die Kritik dieser Verhältnisse gehen muss. Also die halt dazu geführt haben, dass dann Geld erst Mittel oder Effekt wurde. Aber die sind also wie vorbei. Zum Beispiel Arbeit. Also dass Leute arbeiten und nicht sich treffen und sagen, was sie brauchen und dann überlegen, wie sie das hergestellt kriegen oder was sie miteinander tun wollen oder so. Ja, da sind wir wahrscheinlich wieder näher aneinander. Aber ich weiß nicht, warum wir die Verhältnisse kritisieren sollen, die ab dem 9. Jahrhundert dazu geführt haben, dass inmitten der feudalen Produktionsweise bürgerliche Gemeinwesen entstanden sind. Die sind doch vorbei. Deren Freiheiten sind ja sogar dann durch die Zentralstaaten aufgehoben worden und dann überhaupt erst dadurch sind sie überhaupt erst zu allgemeinen Maßstäben geworden. Na, es geht nicht um. Was ist denn die zweite Seite, also damit man kein falsches Streit führen? Oh. Die zweite Seite natürlich. Wenn ich vorhin sage, wenn es ums Geld geht, die Waren werden nur hergegeben gegen Geld, dann ist das Bedürfnis der Bereicherung unterworfen. Dann werden die Waren nicht bereitgestellt fürs Bedürfnis, sondern die Bedürfnisse werden abhängig gemacht von der Verfügung über Geld. Bei der Produktion setzen sich nicht die Produzenten zusammen und fragen, was haben wir für Bedürfnisse, ermitteln das oder lassen es ermitteln durch entsprechende Mechanismen und überlegen, was braucht es da für Arbeitsprozesse, dann werden die organisiert, sondern der Reproduktionsprozess der Gesellschaft wird unterworfen, abhängig gemacht von der Frage, gibt es Gewinn? Gibt es keinen Gewinn, wird die Produktion eingestellt, auch wenn die Leute noch gut davon leben können. Und ich glaube, wenn wir darüber reden, dann sind wir über die Seite der Frage, wie ist dazu gekommen, ist dann vielleicht nicht mehr so wichtig. Jetzt ist es so, und wie ist es so, dass der Staat, die politische Gewalt, diese Sorte Produktion, Reproduktion übers Geld will, garantiert und alle dazu zwingt, sich dem unterzuordnen. Von selber ist aber meine Erklärung, und ich glaube, darüber ist der Streit vielleicht dann doch wieder wichtig, von selber läuft da nichts. Also quasi automatisch. Ja, also da brauchen wir uns dann wahrscheinlich nicht drüber streiten, weil wir da, ja, also dass sich da von selber was nichts ändert, aber... Nein, von selber läuft dieser Produktionsprozess, die Fortwälzung der Verhältnisse, nur wenn Gewinn produziert, nur wenn es um Gewinn geht, wird produziert. Nur wenn Geld vorhanden ist, werden Bedürfnisse befriedigt. Das läuft nicht von selber, das läuft nur durch die Organisierung dieser dadurch entstehenden Gegensätze durch eine politische Gewalt. Ach so, ja, also die ist gleichzeitig notwendig, aber also es ist halt alles gleichzeitig. Also man braucht, also die politische Gewalt ist ja auch wieder von dem Geld abhängig oder von diesen Verhältnissen so. Und das ist halt alles gleichzeitig Element dieser bürgerlichen Vergesellschaftung. Und deshalb ist es halt wichtiger, die bürgerliche Vergesellschaftung zu kritisieren als Erscheinungsformen, wie es Geld. Also weil halt dann die Tendenz, also eher nahe liegt, sowas wieder zu präferieren wie Tauschringe oder zu sagen, wir schaffen jetzt das Geld ab ohne und lassen jetzt den Staat alles entscheiden, so wer wann wo was arbeitet, eben arbeitet, so und eben nicht die Verhältnisse zu verändern, die das andere alles notwendig machen. War Tauschlinge, war das eine Verhältnisänderung? Bitte? Ich habe das mit den Tauschlingen gerade nicht ganz mitgekriegt. Du wolltest sagen, die Tauschlinge wären ein Modell, aus diesem Gesellschaftsmodell des Kapitalismus auszusteigen? Nee, eben nicht. Nicht. Also, aber zu sagen jetzt, also jetzt das Geld zu kritisieren, legt halt das eher nahe, dass Leute sagen, na dann machen wir halt wieder einen Tauschring oder so. Oder lassen jetzt den Staat bestimmen, wer quasi, also wer wann, wo, was arbeitet. Also so einen Markt auszuschalten so und dann trotzdem noch Warenproduktion zu haben. Als wenn man jetzt die Verhältnisse kritisiert, in denen die Leute jeden Tag eingehen. Ja, aber die Leute, die sagen, man muss am Geld was reformieren, das kommt doch nicht dadurch, dass welche gesagt haben, wisst ihr, woher, das liegt alles am Geld. Also war doch die Konsequenz der Marxisten jedenfalls, da muss man die Produktionsweise, die sich im Geld misst, die um die Vermehrung des Geldes sich dreht, in der alles vom Geld abhängt, die Produktionsweise ändern. Und da gab es welche, die gesagt haben, nein, es genügt, beim Geld den Zins zum Beispiel abzuschaffen, dann ging es schon besser. Also meine Analyse führt ja gerade nicht auf solche halbherzigen Reformen wie am Geld den Staat durch politischen Beschluss der Teilgleichung was rum, da geht's. Der Staat hat mit dem Geld doch einen Mechanismus vor sich und eingerichtet oder politisch geschaffen und will ihn auch weiterhin haben, der alle darauf verpflichtet, produziert wird nur, wenn Gewinn vorhanden ist. Also muss man den Gegensatz zwischen denen, die produzieren und die von der hergestellten Ware nichts haben als ihren Ruin, und die anderen, die von der hergestellten Ware den Gewinn haben, genau das, den Konflikt, den muss man nach der einen Seite hin auflösen. Die Produzenten müssen sich dazu entschließen, diese Sorte Produktionsweise aufzuheben. Ja. Ich hoffe, das geht noch nicht, oder? Okay, also er hat ja noch einen Punkt angeschnitten, gerade mit dem Geld des Staates, weil er so von diesen Verquickungen ein bisschen gesprochen hat, vielleicht auch unter dem Begriff Kreditwesen, und so sollten wir vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, was der Unterschied zwischen staatlichem Geld ist und dem, was halt die Kapitalisten oder Unternehmer halt da verwenden. Wie, was soll ich jetzt eingehen? Naja, nochmal vielleicht auf die, also auf Geld des Staates und auf, was auch Unterschiede sind dazwischen. Gerade weil man auf den dritten Punkt dann durchlesen kann. Das vierte Kapitel, das Geld des Staates, würde ich lieber, da würde ich erst lieber das dritte Kapitel behandeln. Okay. Ja? Oh ja, okay. Also einen Punkt haben wir ja schon gehabt beim Geld des Staates, das war das mit dem Historischen. In dem Moment, wo der Staat sich beschließt, dass seine Machtmittel abhängen von seiner Verfügung über Geld, mit dem Beschluss werden die vorher bloß sporadisch, spontan sich durchsetzenden oder teilweise durch sich durchgesetzt habenden Geldverhältnisse zum Allgemeingültigen. Also wenn der Staat davon abhängt, dass die Steuerquelle fließt, wenn der Staat davon abhängt, dass er sich verschulden kann, dann braucht es eine Produktionsweise oder Produktionsgesellschaft, die die Basis dafür abgibt. Und dann wird von dem Standpunkt aus alles dem Standpunkt unterworfen, inwieweit es Dienst ist, Dienst tut an der Vermehrung der Geldmittel der Nation. Nicht, dass dann wirklich alles, jeder Beruf wirklich dem Geld unterworfen wird. Zum Beispiel die Polizei, die Armee, die Lehrer bislang immer noch und so weiter, werden ja gerade nicht dem bloßen Maßstab des Geldes unterworfen, sondern dem Bedürfnis, dass diese Produktionsweise von Generation zu Generation und das Eigentumsrecht in jeder Generation sakrosankt ist und sich fortentwickelt. Also dürfen wir die Polizei zum Beispiel nicht abhängig machen von der Frage, ist das gewinnträchtig oder nicht? Da ist dann jedes Mittel, jedes Geld Recht, was den Dienst tut, nämlich die Sicherheit des Eigentums und die Sicherheit der staatlichen Verhältnisse, der Herrschaftsverhältnisse zu garantieren. Aber da merkt man, das beruht auch darauf, dass die Produktionsweise mehr macht als bloß Handwerker produzieren da ein bisschen rum, dazwischen ein paar größere Kapitalisten, sondern alles überhaupt, alles, was an Produktion stattfindet, hängt ab von der Frage, lohnt sich das? Das wäre der dritte Punkt. Der Einstieg wäre, über folgende Punkte zu machen. Also ich will jetzt mal nur die These ganz vorlesen, weil sie dazu zu viel zugleich ausdrückt. Geld- und Kreditwesen, alles hängt am Vertrauen der Finanzmärkte. In Gestalt des Banken- und Finanzwesens, das die Bereitstellung von Geld und Kredit zu einem eigenen Geschäft macht, wird alles Geld der Gesellschaft dem Zweck der Vermehrung verfügbar gemacht, dadurch die geschäftliche Verfügung über Geld von vergangenen und laufenden Geschäften emanzipiert. Der allgegenwärtige Geld- und Kreditbedarf ist Bereicherungsmittel einer eigenen Geschäftssphäre. Mal bis daher. Der Unternehmer, der also diesen Kreislauf, Arbeiter einkaufen, Waren produzieren, Geld fließt zurück, wird wieder von neuem produziert, unter den Bedingungen der Konkurrenz ablaufen lässt. muss sich und will sich, muss ich erst sagen, und muss sich gegen den Konkurrenten durchsetzen. Was ist da sein Mittel? Wie kann ich, wir hatten vorhin das Beispiel, Erhöhung der Produktivität ist ein prima Mittel, die Konkurrenten vom Markt zu verdrängen. Was ist das, die Bedingung dafür, dass ich meine Konkurrenten mit diesem Mittel der Erhöhung der Produktivität vom Markt fegen kann? Wieder dasselbe, Geld. Wer über mehr Kapital verfügt, schafft es, produktivere Maschinen zu kaufen oder herstellen zu lassen und dadurch die Produktivität der Konkurrenten alt ausschauen zu lassen, zu distanzieren. Verfügung über Geld ist das entscheidende Mittel, in der Konkurrenz sich durchzusetzen. Bloß, wenn man immer darauf warten muss, bis aus den vielen Produktionszyklen und den vielen Verkäufen das Geld zurückgekehrt ist, dann steht man in folgender Lage. Der Kapitalist, der Unternehmer, muss gewissermaßen einen Teil des Geldes als Löhne bezahlen. Teil des Geldes, was reinfließt, als Löhne bezahlen. Einen weiteren Teil als Rohstoffe. Einen dritten Teil an Energie und so weiter, also an Kosten, die immer durchlaufen. Pro Produktion wird ein gewisser Teil immer vollständig gebraucht, um Produktionsbestandteile plus Arbeit zu kaufen. Und die müssen in jedem Produktionszyklus neu eingeschossen werden und müssen auch bei jedem Verkaufsakt wieder zurückkommen. Die Maschine aber, die Gebäude, die kauft er, die stellt er hin für eine Reihe von Jahren, Gebäude sogar mehrere, manchmal Jahrzehnte, die Maschinen für einen ganzen Produktionszyklus, 5 Jahre, 4 Jahre, 10 Jahre, je nachdem. Es kommt aber durch den Verkauf der Ware fortwährend Geld rein. Geld, was er nicht verwenden kann für die Erweiterung der Produktion, sondern was er aufschatzen muss, damit er in 3 oder 5 Jahren fähig ist, die dann verschlissene Maschine zu ersetzen. Marx hat das unterschieden in die Zirkulation des zirkulierenden Kapitals. Das wird immer durchzirkuliert. Und die andere Abteilung, das ist das, was an Maschinen stattfindet, das sagt der moderne Ökonom meistens Anlagevermögen, weil es eine Zeit lang angelegt ist. Diese Abteilung, die muss er sich regelmäßig aufschatzen, Schatz bilden. Geld war unser Einstieg. Der Beruf des Geldes ist, sich zu vermehren. Geld, was als Schatz irgendwo in Kassen rumliegt, als bloße Liquidität, sagt da der BWLer, der Betriebswirt, liegt brach. Tut nicht, was es soll, nämlich sich zu vermehren. Andere Unternehmer wären vielleicht schon in der Lage, ihren Akkumulationsfonds umzusetzen in neue Maschinen. Ihm fehlt aber noch der entscheidende Kick Geld, der noch nicht zurückgeflossen ist. Der Unternehmer nebenan oder in einer anderen Branche hat das Geld übrig. Er könnte also, der Unternehmer, der das Geld braucht für die neue Investition, könnte auf neuer Stufenleiter, größerer Stufenleiter sogar einsteigen, wenn das Geld nun jetzt schon vorhanden wäre. Bei anderen Unternehmern ist es vorhanden, die wollen es jetzt noch nicht investieren, die wollen noch warten. Aber bei ihnen ist das Problem, Geld, was rumliegt, arbeitet nicht in Anführungszeichen, vermehrt sich nicht. Das Bankwesen macht Folgendes. Alle Unternehmer haben ja nicht selber die Kasse, sondern die liegt ja bei der Bank. Alle Unternehmer, die einen Akkumulationsfonds bilden, haben das bei der Bank. Die Bank hat also ganz eine Reihe von Depositen, von Einlagen und kann jetzt folgende Operation machen, wenn der Unternehmer A sagt, ich will jetzt schon investieren in größere, modernere produktivere Maschinen, um am Markt mich durchzusetzen. Bank, wie schaut es aus, kriege ich von dir Geld. Was nicht meins ist, auch eigentlich nicht deines, sondern Geld, was bei dir zusammenströmt, Geld der gesamten Gesellschaft. Das sind andere Unternehmer, das können auch besser verdienende Arbeitnehmer sein. Das können sogar ganz normale Arbeiter sein, die auf Urlaub sparen oder aufs Auto oder aufs Haus. Erfahrungsgemäß sammelt sich da lauter Geld an und dieses Geld der gesamten Gesellschaft steht im Prinzip zur Verfügung für den Unternehmer, der jetzt schon loslegen will. Er muss also die Bank davon überzeugen, dass sein Projekt, sich auf den Markt durchzusetzen mit dem zusätzlichen Geld, erfolgreich sein wird, wenn er es nur hat. Und an diesem Erfolg beteiligt er die Bank. Dieses Beteiligen heißt Zins. Jedermann bekannt. Soweit ist es nicht viel Neues, was ich erzählt habe. Aber jetzt kommt ein entscheidender Punkt. Wenn Unternehmer ihr Geld selber vorschießen, dann verhalten sie zwar auch so, wie wenn sie sich das selber geliehen hätten in ihrer Bilanz. Sagen Eigenkapital, Rendite, Fremdkapital, Rendite und so weiter. Also das, was sie aufgenommen haben, Eigenkapital, was sie selber haben, tun, wie wenn sie sich selber es geliehen hätten. Und rechnen ihren Unternehmerlohn nochmal in einem ganz anderen Konto. Also das, was sie als entnommene Gewinne verbrauchen für ihren Luxusbedarf, das ist ihr drittes Konto. Wenn ein Unternehmer sein eigenes Geld verwendet, dann kann es ja sein, sowas gibt es ja auch manchmal, dass er sagt, ich bleibe im Geschäft, obwohl es sich nicht mehr so lohnt, ich hoffe mal drauf, dass es geht. Wenn es gut geht, hat er Glück gehabt, wenn es schlecht geht, halt Pech. Wenn er jetzt aber das Geld von der Bank braucht, um seine Akkumulation fortzusetzen, dann ist nicht er derjenige, der beurteilt, ob das Projekt Reinvestition und Akkumulation und neue Maschinen geht, sondern die Bank. Die Banken entscheiden, wer von den konkurrierenden Unternehmen, das sind ja alle, haben den Standpunkt, wer von den konkurrierenden Unternehmen ist denn voraussichtlich der erfolgreichere, wenn ich ihm Geld leihe. Wir hatten im ersten Kapitel, die Unternehmer streiten sich um die zahlungsfähige Nachfrage. Das ist schon ganz schön hart. Wir hatten im zweiten Kapitel, die Unternehmer bestreiten sich wechselseitig ihre Produktivität, die hinreichende Produktivität, ob sie produktiv genug sind, am Markt zu bestehen. Jetzt haben wir den Punkt, die Unternehmer müssen sich bewähren am Maßstab des fremden Kapitals, des Bankkapitals. Die Bank entscheidet, ob der Unternehmer vorwärts kommt oder nicht. Damit ist das Geld, und zwar das Geld, was sich automatisch vermehrt, das Geld, was die Bank gibt, hat eine Besonderheit. Das ist auch dann fällig, wenn die Produktion oder der Verkauf stockt. Das ist pro Zeit fällig. Ein ganz neues Verhältnis. Beim Unternehmer ist das Geld erst dann da, wenn der Verkauf gelungen ist. Die Bank aber sagt, dieses Zahlungstermin rückt dein Geld raus. Jetzt wird der gesamte Produktionsprozess dem Standpunkt unterworfen, ob er tauglich ist, tauglich bleibt, tauglich sein wird für die Bedienung dieses Anspruchs der Bank. Wovon hängt jetzt das ab, dass der Unternehmer von der Bank Geld kriegt? Die Bank muss ihm sein Konzept glauben. Die Bank muss glauben, dass es dem Unternehmer gelingen wird, mit seiner Investition andere Unternehmer Marktanteile abzunehmen. Nur dann gibt sie ihm Geld. Lateinisch die Bank Kredit. Der Kredit glaubt. Ein Erfolg des Schuldners, sie ist Gläubiger. Damit ist ökonomisch eigentlich gar nichts weiteres passiert, als dass die Zwänge, die die Unternehmer immer schon aufeinander ausgeübt haben mit ihrer Konkurrenz, jetzt gewissermaßen in einer selbstständigen Institution, nämlich der Bank, extra Gewalt oder Macht über sie hat. Das Geld, Kommando über Arbeit, Kommando über Waren, ist jetzt auch geworden, Kommando über Kapital. Jetzt eine kleine ideologische Fußnote. Daraus haben manche den Schluss gezogen, Zinsen zu nehmen, das ist böse. Das ist Raub. Das ist Raffen. Produzieren, arbeiten, echte Waren herstellen, Gegenstände, die man konsumieren kann, auch wenn sie für den Gewinn hergestellt werden, ist immerhin Herstellung von Gebrauchswerten, von denen die Gesellschaft lebt. Die Bank, die sowohl entscheidet, ob die Produktion läuft oder ob sie aufhört, dass die Bank schießt keinen Kredit mehr nach, kündigt die Kreditlinie, entscheidet also über das Einstellen oder Fortsetzen der Produktion, wird von diesem Standpunkt aus als Feind des ehrlichen Kapitals plus den daran hängenden ehrlichen Arbeitnehmern betrachtet. Diese Betrachtungsweise führt politisch oder ist politisch zu Hause nicht bloß bei den Nazis. Dort ist es ganz ausgebaut worden zu einer speziellen Ideologie. Und wenn man es dann noch ethnisiert und sagt, Juden sind das, da hat man die Juden als die Bankjuden und die Aussauger des Volks. Das kann man aber auch ganz ohne Juden und ohne dieses Verhältnis der angeblich fremden Rasse betrachten. Und es ist Gemeingut. Bei jedem Konkurs, bei jeder Kündigung von Arbeitsplätzen wegen der Kündigung der Bankkredite ist bei den Arbeitern sofort die Vorstellung unterwegs, nicht mal Unternehmer ist der Feind, der Gegner, sondern die Bank. Umgekehrt genauso auch beim Unternehmer. Der Unternehmer, der seine Produktion fortsetzen will, der auch alle Konzepte, alle Mittel glaubt zu haben, aber scheitert an dem Unglauben der Bank, dass das Geschäft aufgeht. Hat zum Feind, zum Gegner, sagen wir mal, milder erstmal, nicht so sehr seine Arbeiter, sondern die Bank. Er kommt zu seinen Arbeitern und sagt, wenn ihr auf Löhne verzichtet, wenn ihr kostenlos länger arbeitet, dann hätte ich ein Argument bei der Bank, dass sie vielleicht ihr hartes Urteil nicht lohnend, nicht kreditwürdig, revidiert. Er agitiert seine Arbeiter, sich gemeinsam mit ihm, obwohl sie eigentlich Gegner sind. Sie sollen ja auf Lohn verzichten. Sie sollen länger arbeiten, ohne was dafür zu kriegen. Obwohl sie Gegner sind, verbündet er sich mit ihnen gegen die Bank. Also diese Scheidung zwischen einem Geld, zwei, Kapital vermehrt sich durch Produktion und Kapitel 3, Geld vermehrt sich einfach durch Kredit, durch Vertrauen in künftige Geschäfte, wird auch produktiv für lauter falsche Vorstellungen, mit welchen Gegnern, mit welchen Feinden man es zu tun hat. Politisch bis hin zum Rassismus, der sich dann die Bankjuden ausguckt, aber ganz alltäglich in ganz normalen Konjunkturverläufen als alltägliches falsches Erklärungsverhältnis, warum geht es mir schlecht, es liegt an der Bank. Das hat dazu geführt, dass in der Zeit der Frühzeit des 20. Jahrhunderts, muss man es mal sagen, also der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, sehr viele Vorstellungen aufgekommen sind. Das Schlimme am Kapitalismus ist nicht die Geldvermehrung durch Produktion, das Schlimme ist die Geldvermehrung durch den Zins. Also Konzeptionen ersonnen worden sind, Produktion zu veranstalten ohne Zins, ohne zinstragendes Kapital. Fußnote zu Ende. Weiter im Text. Die Bank die also alle Unternehmen, die Banken, es gibt ja mehrere davon, die ihrerseits in Konkurrenz sind, die Banken, die alle Unternehmer kreditieren, die von allen Unternehmern und allen Klassen im Volk übriges Geld einsammeln und in Kapital verwandeln. Wie gesagt, die haben erstens, machen erstens den Maßstab bitter ernst, nur Geldvermehrung ist würdig, als ökonomische Tätigkeit anerkannt zu sein. Sie hat aber zweitens eine Wirkung: alles Geld in der Gesellschaft, nicht bloß das Geld, was von Unternehmern als deren Eigentum sowieso bloß dazu da ist, investiert zu werden und sich zu vermehren, sondern jedes Geld, schlechthin alles Geld. Selbst Geld, was gar nicht zum Vermehren bestimmt ist, wie das Geld der Arbeiter und Angestellten für ihren Urlaub oder für langfristige Konsumgüter, wird damit Kapital. Wird Kapital der Bank, die es verwendet, um es als Schmiermittel der Wirtschaft zu verwenden. Daran merkt man, wie verkehrt diese ideologische Betrachtungsweise. Die Bank saugt aus. Die Bank stiftet ebenso sehr neue Geschäfte, wie sie Geschäfte, die sich am Maßstab des Zinses blamieren, abwirkt. Ja, es ist dann tatsächlich das Bestehen am Durchschnittszins, was darüber entscheidet, ob oder ob nicht ein Unternehmer akkumuliert, wächst oder schrumpft. Aber es ist jeweils für den Unternehmer, der den Kredit bekommt, das Mittel, sich als erfolgreicher Kapitalist zu platzieren und dem Ideal eines jeden Kapitalisten näher zu kommen, der Monopolist zu werden an im bestimmten Markt. Wenn die Bank das gesamte Geld der Gesellschaft verwaltet, es kommen immer Gelder rein, es fließen Gelder raus, es werden welche Kredite ausgereicht, es werden welche Kredite bedient, dann kann die Bank etwas machen, was jetzt ein weiterer Emanzipationspunkt ist. Die Bank kann unabhängig davon, wie viele Kredite, wie viele Depositen, wie viele Einlagen sie gerade eingeworben hat, unabhängig davon Kredite vergeben. Hauptsache ist nur, dass alle daran glauben, dass die Bank liquide ist. Also nicht, ob der Unternehmer liquide ist, das sowieso, sondern die Bank kann ihre Einlagen, die sie sammelt, mehrfach überzeichnen quasi in Form von Krediten. Sie kann es nacheinander vielen Unternehmern geben und solange die Bedienung der sämtlichen Kredite funktioniert, ist es völlig problemlos. Die Staaten sind erst allmählich darauf gekommen, dass man dieses Geschäft beschränken muss. Worüber? Was machen denn die Banken, wenn sie allen Unternehmern Kredite geben? Und zwar mehr als die Unternehmer bereits wieder verdient haben. Dann antizipieren, wie es in der These heißt, antizipieren sie künftiges Geschäft. Wie bitte? Noch nicht Geld drucken, sondern erstmal antizipieren sie erfolgreiches Geschäft. Die sagen, der Unternehmer kann jetzt schon investieren, obwohl die Geschäfte noch gar nicht, der Umsatz noch gar nicht gelaufen ist. Sie greifen am künftigen Zustand vor, blähen überall Geschäfte auf. Ja, das heißt natürlich auch, in der Frühzeit der Banken, in der Frühzeit des Kapitalismus, haben die Banken auch noch Noten gedruckt. Heutzutage machen sie es, indem sie Kredit schöpfen. Da drucken sie keine Noten, weil die meisten Kredite ja gar nicht in Form von Banknoten ausgegeben werden, sondern in Form von Konten, von Kreditzusagen, von Zusagen von Liquidität. Damit treibt der Kredit, der ausgegeben wird, der gewährt wird in der Gesellschaft, das Geschäft aller Kapitalisten über alle Schranken des Marktes hinaus. Überall wird antizipiert, überall wird künftiges Wachstum antizipiert, überall wird Produktivität erhöht, über die aktuellen Schranken des Marktes hinaus. Wenn es lang genug und erfolgreich genug passiert ist, dann ist irgendwann der Zustand erreicht, in dem der Rückfluss, da wo Waren verkauft werden, der Rückfluss stagniert, zurückgeht bis stagniert. Auf den Unternehmern sind aber unabhängig davon, was da jetzt alles an Projekten unterwegs ist, auf dem, für die Märkte zu bedienen mit Waren, mehrfach Kredite ausgereicht worden. Für den Fall, dass irgendeiner notleidend ist, ein Unternehmer oder mehrere, stellt sich raus, die Bank selber, ihre Liquidität ist angegriffen. Sie, die bisher alle Liquiditäten geschaffen hat, ist dann, wenn die Rückflüsse stagnieren, in einer Lage, wo sie nicht mehr das Vertrauen der Gesellschaft genießt. Die Bank, die Deutsche Bank oder sonst wie sie heißen mögen, wer dort ein Konto hat, ist dann reich, wenn auf dem Konto Zahlen draufstehen. Ich mache jetzt eine Abkürzung, weil wir sonst nie im Leben durchkommen. Dann kommt sowas zustande wie vor kurzem im Sommer, Frühsommer, haben die Banken sich wechselseitig misstraut wegen dieser Hypothekenkreditkrise. Die hatten alle in ihren Kreditabteilungen Hypothekenkreditbriefe liegen, die nicht mehr bedient werden konnten oder nicht mehr so bedient werden konnten, wie es nötig war. Jede Bank hatte das bei sich und wusste, alle anderen Banken haben es auch. Und Banken brauchen, um selber liquid zu sein, dauern auch Kredite untereinander. Manchmal dauern die bloß eine Nacht lang, manchmal drei Tage, manchmal ein halbes Jahr. Und dieser in der Bankenkreditverkehr, wo sich die Banken ihre wechselseitige Liquidität herstellen, ist mit einem Schlag geschrumpft. Noch nicht gleich auf Null gegangen, aber geschrumpft. Und jetzt merkt man, was die Überschrift besagen soll. Alles hängt vom Vertrauen der Finanzmärkte ab. Wenn die Finanzmarktsubjekte das nicht mehr glauben, dass sie wechselseitig alle im Kreis herum liquide sind, also kreditfähig und kreditwürdig sind, dann stellt sich raus, wenn Sie gewissermaßen sagen, wir haben doch lauter Außenstände, wir haben doch Aktiva, wir haben doch Geld ausgegeben und da sind Kreditkonten von Schuldnern, die bedient werden. Diese Aktiva, die darin bestanden haben, dass Unternehmer sie bedient haben, erweisen sich plötzlich als faul. Alle die Unternehmer, die nicht mehr bezahlen können, stellen Zahlungen ein oder vermindern Zahlungen. Vielleicht sogar am Ende deswegen, weil die Bank ihnen die Kreditlinie gestrichen hat. Genau dadurch ist er nicht mehr in der Lage, seine Produktion in dem Ausmaß aufrechtzuerhalten, wie sie nötig wäre, um seine Kredite zu bedienen. Jetzt stellt sich heraus, auf der Basis der sogenannten realen Wirtschaft von funktionierenden Unternehmen, die was herstellen und damit handeln, ist ein Gebirge von Krediten entstanden, wo alles von allem abhängt und das Einreißen der Kreditketten an einer Stelle die Kreditketten an allen Stellen infrage stellen. Das Banksystem, der Kredit überhaupt, ist es erst, der das zur Wege bringt, was wir als Krise im Kapitalismus kennen. Nicht als Krise des Kapitalismus, sondern als Krise der Konjunktur. Alle Unternehmen haben über die Schranken des Marktes hinaus produziert. Sie haben mehr Kredit aufgenommen, haben mehr Akkumulationsansprüche in ihren Büchern stehen, als die wirklichen Produktionen und die wirklichen Verkäufe wirklich einbringen. Verallgemeinern tut sich das aber über das Bankensystem. Weil die Banken ja die Krediteure aller sind, die haben Kredite geschöpft für alle. Deswegen werden dann auch Unternehmen, die bislang noch angeblich wunderbar kreditwürdig waren, dass die Banken vorsichtig werden und ihre Kredite neu kalkulieren, werden die plötzlich kreditunwürdig oder nicht mehr so kreditwürdig, kriegen Zinserhöhungen. Der Beginn einer Krise deutet sich immer daran an, dass die Banken einerseits Geld übrig haben, also kommt dann natürlich noch Geld rein, aber das, was sie an Liquidität haben, nicht mehr rausrücken, weil sie nicht wissen, ob der andere überhaupt noch zahlungsfähig ist, aber der andere ist davon abhängig, dass sie das Geld rausrücken. Und so, in aller Kürze, ist die Bank, das Banksystem, der Kredit, das Kreditwesen, der Mechanismus, über denen die Vorwegnahme eines nicht existierenden Erfolgs durch die einzelnen Kapitalisten in der Krise endet, wo dann alle sich fragen müssen und die Frage gestellt kriegen, was ist das noch wert, was ich in meinen Büchern stehen habe. Dann schlägt das Geld, das Misstrauen der Märkte zurück auf die echten Reichtumsquellen, ja, wo verdient wird, um Löhne zu kriegen, wo gearbeitet wird, um Konsumtionsmittel zu haben, wo alle, der ganze Stoffwechsel der Gesellschaft stattfindet, damit sie überhaupt leben und überleben kann und sich und wachsen kann. Der wird jetzt gewissermaßen als untauglich beurteilt durch die Institutionen, die in der Gesellschaft beauftragt sind, mit der Frage, was ist das Geld, was sind die Produktionsstätten in Geld gemessen noch wert? Was taugen sie für die Bedienung des Kredits? Taugen sie dafür nur noch beschränkt? Sind sie nichts mehr wert? Obwohl die Leute hungern, obwohl die Leute darben, sind sie nichts mehr wert. Du hast vorhin gesagt, die drucken Geld, das ist eine Form davon gewesen. Dass damals am Anfang des Kapitalismus, wie die Banken auch noch das Geld verwaltet haben, Banknoten, deswegen der Name Banknote, da hat die Bank gesagt, das ist eine Anweisung auf meinen Schatz. Zettel steht, stand drauf, die Bank sowieso garantiert dem Überbringer dieser Note die Auszahlung von so 5 Pfund Sterling Gold in Gold. Das war so der Anfang. Und dadurch, dass die Banken Geld einfach ausgegeben haben, je nach ihrer Kalkulation, also wo es sich für sie gelohnt hat, wo sie gedacht haben, das funktioniert, ja, dann geben sie natürlich Noten aus, nicht von dem Standpunkt des vorsichtigen Haushälters, sondern von dem, der Geschäfte machen kann, wenn er Noten hat und mehr Geschäfte machen kann, wenn er noch mehr Noten ausgibt. Dieses hat der Staat reduziert, indem er die Kreditschöpfung, soweit sie über Noten basiert, an sich gezogen hat. Das Geld selber, die Geldware, die Währung, die Notenausgabe hat der Staat an sich gezogen, Kapitel 4. Die Kreditschöpfung aber liegt nach wie vor bei den Banken. Sie sind diejenigen, die im Verlauf des Geschäftsgangs darüber entscheiden, ob neue Zahlungsfähigkeit, neue Liquidität von Unternehmen entsteht oder nicht. Vielleicht wird jetzt auch deutlich, warum ich sage, es ist nicht uninteressant, sich zu überlegen, wie ist das entstanden damals um 900 in Oberitalien und dann 14. Jahrhundert in Deutschland auch noch und so weiter und in England. Und 17. Jahrhundert war plötzlich Kapitalismus da. Schöne Analyse, weil da sind auch interessante Sachen passiert. Aber der Witz ist doch der, das mal durchgesetzt, alles abhängig gemacht vom Kredit, führt dazu, dass das, was am Anfang so erscheint, als, ja, ist denn das so schlimm, dass die Angebot von Waren abhängt von der Verfügung über Geld. Wo ist da die Brisanz? Wo ist da der Kick? Ja, jetzt merkt man, was davon abhängt. Wenn es vom Geld abhängt, hängt es vom Kredit ab und dann hängt vom Kredit alles ab. Der gesamte Stoffwechsel der Gesellschaft hängt davon ab, ob der Kredit bedient wird. Nicht, ob Überschuss produziert wird, nicht, ob ausgebeutet wird, sondern Ausbeutung, also Überschussproduktion der Unternehmer, die dem Kredit genügt. Das ist der Maßstab. Klar, dass der Staat dieses Verhältnis reguliert, dass es da jede Menge Gewalt braucht, dieses Kreditverhältnis, die Kreditverhältnisse und die neuen Verhältnisse dieser Unternehmen, der Geldhandler und der Stoffhändler, also der Produktionskapitalisten, zu regulieren. Wann ist ein Kredit wie fällig? Was sind die Folgen eines fälligen Kredits? Darf die Bank einfach über die Firma herfallen und alles verklopfen oder muss sie in Insolvenzverhandlungen eintreten, alles Gewaltfragen. Es gab Zeiten in Deutschland, vor der Reform des Insolvenzrechts, wo die Bank den Standpunkt einnehmen durfte, bevollmächtigt durch den Staat, alles unter den Hammer zu bringen. Mittlerweile hat der Staat gesagt, es kann sinnvoll sein, den produzierenden Unternehmer produktive Kapital zu schützen vor dem Durchgriff des Geldes. Aber nicht, damit die Leute gut leben können davon, sondern dass er als Produzent von Überschuss überlebt. Weil Staaten natürlich wissen, dass zwar alles abhängt von den Kreditleuten, das ist der Schmiermittel der Gesellschaft, deswegen sind sie auch scharf drauf, dass die alle Freiheiten bekommen. Aber funktionieren tut die Sache nur, wenn der Kredit letztendlich immer auch Mittel ist zur Vermehrung der wirtschaftlichen Produktion. Vom Standpunkt des Geldes aus heißt es Aufopfern des wirklichen Reichtums für die Erhaltung seines Geldwerts. Vom Standpunkt des Staates aus heißt das Regelung dieses Gegensatzes, dass die Nation auch noch den Stoff kriegt, den sie braucht, um als mächtige Nation oder auch weniger mächtige Nation im Konzert- und Konkurrenzkampf der Nationen zu überleben. Genauso auch beim Geld, bei der Note. Der Staat hat bemerkt, die Banknoten, die die Banken durch ihre lizenzierte, wohlgemerkt, Profitgier erzeugt haben, nämlich sie sind mit einem Schlag nichts mehr wert, bloße Zettel Papier, ersticken mit einmal nicht bloß das Geschäft der Bank, die die Zettel ausgegeben hat, sondern aller diejenigen, die von der Bank abhängen, die ihre Guthaben dort haben, ebenso wie die, vor allem, die ihre Kreditlinien dort haben. Die ganze Gesellschaft wird in Mitleidenschaft gezogen, die Produktion, damit das Geld überhaupt, damit auch seine Reichtumsquelle, also Notwendigkeit, Aufsicht auszuüben. BaFin, Bundesanstalt fürs Finanzwesen, Bundesbank, die das Geld verwaltet, die das Geld einspeist, nach Maßstäben, die der Staat bestimmt und nicht die Wirtschaft. Das wäre dann der vierte Punkt. Da würde ich jetzt aber sagen, habt ihr alle lesen gelernt, lest das Buch nach.